Ja, heute nur ein ganz kurzes Intro. Hallo und herzlich willkommen zu Genusscast. Ja, hallo Heckpiet. Hallo Maha, ich grüße dich. Heute Donnerstag, der 5.11.2015. Wir befinden uns im Phonodrom und wir machen oder ja diesmal die Sendung, die wir letztes Mal versprochen haben, über Wasser. Genau. Aber zuerst wollte ich erst was zum 5. November sagen. 5. November. Remember the 5th of November. Ist das nicht the 4th of November? Das ist, glaube ich, der 5th, oder? War das nicht? Ich bin nicht so gut. Ich glaube, the 4th of July ist ja eigentlich der Start. Richtig, richtig. Ist der Star Trek-Datum. Star Wars-Datum. Aber. Also, July ist der amerikanische Unabhängigkeitstag. Genau. Stimmt, ja. Auch das. Ja. Nee, genau. Wer den nicht weiß, von was wir sprechen, sollte den Film V wie Vendetta mal sich angucken. Mhm. Ist ein Film von 2005. Ja, auch so in der Hacker-Szene ein ganz cooler Film. Und vielleicht kennen ganz viele Leute diese Guy Fawkes-Maske. Viele sagen auch Anonymous-Maske. Als ich heute Morgen das getwittert habe, dass heute der 5. November ist, kam gleich der erste Tweet zurück und sagte, ja, die bekloppten Anonymous-Leute. Nein, das ist es nicht. Das ist einfach die Maske von dem Schurken, der fürs Gute kämpft, von von Guy Fawkes. Oder? Ja, es gibt noch irgendwie ein Bild von Guy Fawkes und dem ist das wohl nachempfunden. Das kann gut möglich sein, ja. Das ist unser Spuckeimer. Aber wir haben noch gar kein lokales Wasser. Wir wollten noch Wasser abfüllen aus Berlin. Ja, das können wir gerne machen. Also wir haben noch was da vorne drin in der Kaffee-Dings, aber das steht schon ein paar Tage. Das steht schon ein paar Tage. Vielleicht sollte man frisch mal zapfen dafür, oder? Ja, zapf mal frisch und ich erzähle in der Zwischenzeit genau, hier einfach. Genau, bisschen was weiter. Ein bisschen was, während ich hier gleichzeitig die Adresse von unserem Stream nochmal in die Shownotes eingebe. Das ist nämlich EX6, ist die Kurzuhr. Die Kurzuhr, das finde ich immer so. Das ist ein super Feature. Danke an Kato von Xenim, dass es auch so Kurzuhrs dann gibt. Ja, und wir streamen mal wieder live. Und es geht ums Wasser. Wasser, ja, wir haben überlegt, das wäre eigentlich mal ein gutes Thema. Irgendjemand hat das auch mal gesagt. Da gibt es auch verschiedene Arten. Könntet ihr da auch mal probieren. Und hat natürlich den Vorteil, dass Wasser Durst löscht und nicht so gefährlich ist wie die anderen Getränke, die wir zu uns genommen haben. Nämlich Wasser ist alkoholfrei und kalorienfrei und so. Und da gibt es eine Gesundheitswarnung. Das wird uns Heckpiet sicherlich. Heckpiet ist ja immer zuständig für die Gesundheitswarnung. Ja, ich bin zuständig für die Gesundheitswarnung. Und natürlich kann Wasser trotz des Gesundheitsfaktors natürlich auch Verunreinigungen enthalten, radioaktive Substanzen. Wasser kann natürlich auch genau, wir werden noch heute auch radioaktives Wasser kosten. Echt? Tun wir das? Ja, mindestens eins deiner Getränke, das weiß ich aus sicherer Quelle, enthält radioaktive Elemente in geringster Art. Natürlich, das wird noch nicht verraten. Wird nicht verraten. Zu dem Wasser noch kommen, im Überlebensfall sozusagen, werde ich es dann kundtun. Ich werde es auch nochmal überprüfen zwischenzeitlich, damit ich nicht viel Falsches erzähle. Ja, ich habe ja noch so ein Gerät hier mitgebracht. Das war ja auch der Grund, warum sich diese Sendung so stark verzögert hatte. Entschuldigen, wir hatten die ja öfter anberaumt und immer wieder verschoben. Genau. Und lag daran, dass ich mehrere Probleme. Wieder meine Schuld. Ich habe ein Messgerät, um Mikrosiemens zu messen. Mikrosiemens? Mikrosiemens ist eine Angabe, wie viele Menge an Teilchen im Wasser sind. Also eine Teilchendichte. Nicht unbedingt drauf drauf getan. Also Micro-Siemens misst natürlich auch Teilchen wie Mineralien, das sind ja auch Teilchen im Wasser, die sind ja gut, aber man sieht halt, wie hoch die Teilchenbelastung des Wassers ist. Mhm. Und ein destilliertes Wasser sollte eigentlich, ich weiß nicht, ob das wirklich ein Null ist oder trotzdem einen gewissen Wert noch hat. Und ich gucke gerade mal, genau. Genau, was hatten hier? Genau, es gibt 750 Mikrosiemens, ist der Grenzwert der WHO für Kriegsgebiete. Mhm. 400 Mikrosiemens ist der Grenzwert für die Belastung von Wasser nach EU-Richtlinien in Deutschland. Ist aber nicht umgesetzte Richtlinie. 2790 Mikrosiemens ist die Trinkwasserversorgung in Deutschland gewesen von 1963. Genau. Also es war, also man hat damals schon mit bedeutend verunreinigteren Wasser das schon als gut empfunden, als es heute ist. Und ich habe es mitgebracht, weil es gibt, ich bin drauf gestoßen, ein Freund von mir hat mich darauf hingewiesen, dass man halt damit Verunreinigung messen kann im Wasser, auch von dem normalen Wasser, was aus dem Wasserhahn hat, kommt, um halt einfach mal zu Hause selbst nachzumessen. Und ich habe jetzt mal das Messgerät angemacht, das sieht aus wie so ein bisschen, ich werde es mal verlinken, sieht aus wie so ein, ja, so ein elektronisches Fieberthermometer. Mhm. Hat aber unten, wenn du den Deckel aufmachst, so zwei Metallstangen dran und eine Plastikstange. Und damit musst du es einfach ins Wasser halten und oben hat es einfach dann eine Anzeige und die zeigt dann einfach an, wie viele Mikrosiemens das Wasser hier hat. Und ich habe das jetzt gerade mal ins Berliner Wasser reingehalten. Ja, da ist natürlich die Frage, wie sauber dieses Glas ist. Genau, wie sauber das Glas. Natürlich kannst du dich nie so genau damit messen. Also dieses Glas zum Beispiel, da war schon was drin. Also hier habe ich jetzt einen Wert von 338. 338? Genau. Willst du mal das Bamberger Wasser dazu nehmen? Da hinten in der hinteren Flasche, hinter dem... Gib mir mal bitte gib mir mal bitte das Küchentuch, Küchenkrepp, damit ich das vorher nochmal... Ja. Und wir können halt auch ein sauberes Glas nehmen. Genau. Hier ist ein sauberes Glas. Ist das groß genug? Ja. Ne? Das ist groß genug, ja. Ich brauche ja bloß so ein Fitzelchen drin. Mhm. Das ist also jetzt extra, ich habe das extra abgefüllt in der Uni, weil zu Hause bei mir noch so ein Filter dazwischen ist. Ja, das kommt natürlich immer drauf an. Jetzt. Ich wollte halt das Originalwasser mit Originalgeschmack haben. Das ist natürlich immer ein ganz großer Faktor, dass du natürlich auch Verunreinigungen in deinem Filter, also in deinem Wasserkreislauf haben kannst oder einen verunreinigten Ausfluss und so weiter. Zeig das mal hier rein. Und das ist etwas besser. Mhm. Was schätzt du? Keine Ahnung. Wusstest du gar nicht, dass das da besser ist? Das ist nämlich eigentlich auch sehr hart, das Wasser. Also es hat ja nichts mit dem Wasserhärte. Ja, klar. Ja. Aber ja, stimmt, du hast recht. Das hat nichts mit, das sind ja nur die Verunreinigung. Genau. Also das hat 298. Also 30 Mikrosiemens weniger, also dementsprechend eigentlich das bessere Wasser. Mhm. Und das interessant. Können wir mal heute mal gucken. Ich habe ja verschiedene Wassersorten da. Berliner Wasser ist ja auch nicht überall gleich. Das stimmt, ja. Es gibt ja das gute Südwasser und das schlechtere Nordwasser in Berlin. Ja. Und wir haben hier Südwasser. Ja? Südwasser? Nee, hier ist Nordwasser. Hier ist Nordwasser. Hier ist Nordwasser. Das schlechtere. Genau, es ist das schlechtere Wasser. Mhm. Es gibt... natürlich, also ich kenne mich jetzt auch mit der ganzen Trinkwasserversorgung nicht so gut aus. Ich habe jetzt nur mal nachgeguckt. Es gibt natürlich von jeder Wasserversorgungsstation hier in Deutschland, müssen natürlich die ihre Werte veröffentlichen. Man kann also auch von der Berliner Wasserbetriebe das auch nachlesen. Ja, haben wir ja verlinkt. Genau, haben wir verlinkt. Es gibt da einfach... eine sehr schöne Infoseite der Berliner Wasserversorger. Und da gibt es halt so meistens, wie auch bei den Mineralwasserseiten, wo halt übers Wasser, und dann sieht man halt die letzten Messwerte, die sie da zur Verfügung haben. Mhm. Ja. Genau. So, das können wir auch verlinken. es gibt von Foodwatch Übersicht über Rade Mineralwasser. Und da hat da werden wir, glaube ich, das ein oder andere. Wir gucken dann nach. Genau. Das ist eine sehr lange Tabelle mit sehr bekannten Wassern drin. Mhm. Und die enthalten tatsächlich Uran. Und manche sind sogar so viel, dass sie hier rot gekennzeichnet sind. Aber die haben wir zum Glück nicht. Sind das welche, die du schon mal gesehen hast, zu kaufen? Oder sind es bekannte, bekannte Marken, die man auch hier in Deutschland kriegen kann? Bekannte, die man hier kriegen kann. Okay, das wird mich gleich auch mal interessieren. Wir werden darauf kommen. Wir werden da bei jedem nachschauen. Ja, vielleicht als Hinweis, wir haben, vielleicht hat auch jemand unseren Twitter-Stream ja verfolgt, auf den möchte ich nochmal hinweisen, @genusscast. Da habe ich jetzt auch ein Foto gestern für den Einkäufen getwittert, wie viele Wassersorten wir hier haben. Darauf gab es auch prompt gleich Reaktionen auf Twitter in zwei Richtungen. Einmal die Beschwerde, dass wir keinen Wolwig haben. Das haben wir natürlich sofort behoben, die Thematik. Und ein Hinweis, dass es mir hier eine Mineralwasserflasche haben, auf die ich mir mal das Etikett bzw. den Barcode mal hab näher angucken müssen. Und ja, da gibt es gleich auch noch eine Geschichte dazu. Wir haben jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 Flaschen als Wasser plus einmal Bamberger Wasser und einmal Berliner Wasser. Also wir haben heute 16 Sorten Wasser zu verköstigen. Ich glaube, es wird man schaffen. Ich glaube, es darf uns heute, glaube ich, keiner übel nehmen, wenn wir mal zwischendrin mal eine Wasserlastpause einlegen müssen. Das kann passieren, ja. Weil das machen wir dann. Weil wir natürlich hier dann auch eine gewisse Anzahl an Wasser zu uns nehmen. Das muss auch wieder aus diesem Körper raus. Genau, ja. Genau. Ja. Ja. Wie dann machen wir weiter? Würde ich sagen, wir fangen einfach an. Mit dem ersten, also wir werden probieren erstmal das Wasser, was wir jetzt geholt haben. Genau, wir fangen mal mit dem Berliner Wasser an, obwohl man natürlich, es gibt ja auch einen Film darüber, ich weiß nicht, ob ich den verlinkt habe, wenn nicht, hole ich das noch. Nee, das brauche ich nicht zu verlinken, das ist auf den Seiten sofort, wenn man, das haben wir verlinkt. Wir haben nämlich da das von dem Berliner Wasser betrieben und wenn man da drauf geht, auf die Seite, ich weiß jetzt nicht, welche von denen das ist, dann kommt sofort ein Informationsvideo, was irgendwie der RBB gemacht hat, also irgend so ein Video über so eine Aktion der Berliner Wasserwerke, das im Wasser blind verkostet wurde. Und sie hatten halt drei handelsübliche stille Wasser und das Berliner Wasser. Und dann hat tatsächlich das Berliner Wasser knapp gewonnen. Sie haben leider nicht gesagt, wer auf dem zweiten Platz war. Also das muss wohl sehr gut sein. Also wir probieren das mal hier. So, Berliner Wasser, kannst du mal... Ja, schmeckt gut. Das ist der normale Wassergeschmack, würde ich sagen. Okay, also. Auch mal das Bamberger Wasser im Vergleich. Sehr neutral. Zum Schluss finde ich es ein bisschen, man merkt, es ist kalkig zum Schluss. Aber ich bin ja auch Fan von Mineralwasser, was eigentlich nach nichts schmeckt. Also für mich ist es ein gutes Mineralwasser. Wenn man das Bamberger, das schmeckt, du kannst auch daraus nehmen. Ja. Das schmeckt doch ein bisschen mineraliger, finde ich. Okay. Obwohl es ja... Oder es ist sehr mineralhaltig, deshalb habt ihr extra den Filter eingebaut bei uns, weil es, also der ist nach anderthalb Jahren eingebaut worden und da waren schon die Leitungen alle hin. Deshalb hat der Vermieter gesagt, oh, ich baue lieber was ein, bevor ich hier dauernd alles neue Geräte kaufen muss. Also das ist sehr mineralisch und in Berlin ist ja der Härtegrad hart. Ja. Es gibt ja noch sehr hart, also es gibt irgendwie noch mehr Härte gerade. Also Bamberg ist härter. Und Bremen zum Beispiel, das weiß ich, weil ich mal in Bremen kurzzeitig gewohnt hatte und auch eine Waschmaschine hatte. Da stand auf der Waschmaschine, die hatte ich, glaube ich, vom Vormieter übernommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das war. Oder nee, das war, glaube ich, eine Gemeinschaftswaschküche im Keller. So war das. Und da stand so ein Entkalkungsmittel drauf, was nie jemand benutzt hat, weil das Wasser so weich ist in Bremen, dass man überhaupt nicht entkalken muss. Das ist natürlich praktisch. Sehr praktisch, ja. Aber weiches Wasser ist nicht gut für die Gesundheit. Das enthält ja wenig Mineral. Genau. Und wenig Mineralstoffe sind auch immer, also man möchte eigentlich viele Mineralstoffe haben zum Trinken. Und nicht für die Geräte. Deshalb mehr für die Geräte. Ich habe es hier auch in die Shownotes reingetan. Nee, du hast es reingetan. Destilliertes Wasser. Genau. Destilliertes Wasser. Und ich weiß noch früher, mein Vater war ja Chemiker und die hatten bei ihr in ihrer Firma, bei der Qualitätskontrolle, dann sogar noch extra Destilliertes Wasser. Also mehrfach. Also demineralisiertes Wasser. Und zwar es nannte sich irgendwie VE oder also Reinstwasser jedenfalls. Mhm. Ja, also das ist, ich habe es auch verlinkt. Also man kann das nachgucken. Also geht halt darum, dass halt dem Wasser dann eben auch noch Ionen entzogen werden durch so ein Osmoseverfahren. Also nicht nur durch Destillation. Und dann hat es eben, am Ende besteht es fast nur noch aus H2O. Ja, das ist ja. Klar, manchmal braucht man das für chemische Untersuchungen oder auch in der Medizin oder Pharmazie, da braucht man natürlich solches Wasser. Und dann habe ich natürlich auch unbedingt, wollte ich auch auf das enteisente Wasser hinweisen. Mhm. Das ist ein schwieriges Wort, was man früher immer las. Insbesondere da, wo ich aufgewachsen bin in Dortmund, da gab es dann Mineralwasser. Also auch aus der lokalen Quelle, aus der Aderquelle, auch die könnte man auch nochmal verlinken. Und da stand immer drauf enteisend. Und das ist ja so ein Wort, was man, wenn man zum ersten Mal anfängt zu lesen, wie ich als kleines Kind, dann doch irgendwie erstmal nicht so richtig, was ist das, enteisend? Mhm. Oh, und dann verwechselt man dann vielleicht mit einem Partizip, dass das irgendwie Eisen wegnimmt, das ja. Wasser. Aber da ist einfach nur das Wasser, das Eisen rausgenommen. Deshalb enteisendes Wasser. Und nicht enteisendes, mhm. sondern enteisendes Wasser, war das eben Wasser, ist, dem man das Eisen entzogen hat. Dazu muss man eben wissen, dass in Dortmund das Wasser eben sehr eisenhaltig ist. Mhm. Das sieht man auch immer an den lokalen Bächen und so. Die sind alle sehr rot. Mhm. Also wenn da irgendwo ein Bach herläuft, läuft der meistens durch so rotes Gelände, mhm. weil sich das Eisen absetzt. Das ist, ja. Und klar, da gibt es halt viel Eisenerz, deshalb ist ja im Ruhrgebiet auch, das ist ja dann abgebaut worden mhm. auch und Kohle natürlich auch und so, vor allen Dingen natürlich Kohle, mehr als Eisenerz, aber es gibt eben auch viel Erz. Und das ist eben der Grund, warum das Wasser dann so rot wird. Und das ist eigentlich unangenehm. Ja, das schmeckt man auch sehr stark. Das schmeckt man durch und deshalb wird das eben das, vor allen Dingen das Eisen entzogen. Die übrigen Mineralien will man vielleicht drin haben, weil die vielleicht auch gesund sind, Magnesium und so. Aber das Eisen soll halt auf jeden Fall irgendwie raus. Und das ist eben der Grund, warum man da dann das Wasser enteisend. Und jetzt sehe ich auch die Statistik hier. Super. Also wir haben schon ein paar Hörer. Das ist schön. Ja, wir sind noch knapp unter 10, aber vielleicht kommen noch welche dazu. Ja, also wie gesagt, enteisendes Wasser. Ich habe das auch mal hier verlinkt. Da kann man in der Wikipedia nachlesen, was das ist. Und dann habe ich rein, weil ich schon mal dabei war, also natürlich demineralisiertes Wasser mhm. habe ich noch dazu genommen. Also dem sind Mineralien entzogen worden und entsalztes Wasser, das habe ich glaube ich gar nicht verlinkt. Nee. Ah doch, Meerwasser entsalzt. Das, okay, das ist nämlich entsalzendes Wasser verlinkt, weil in der Wikipedia glaube ich auf Meerwasser entsalzt und deshalb habe ich das genommen. Denn es gibt ja so Gegenden, wo man nicht sehr viel Wasser hat. Also doch schon viel Wasser hat, aber nicht trinkbares Wasser. Nicht trinkbares Wasser hat, ja. Nämlich zum Beispiel auf Malta. Genau. Das ist eine Insel im Mittelmeer und schon zur Römerzeit war den Leuten aufgefallen, dass da kein Wasser ist mhm. auf der Insel. Da gibt es keine Quellen. Aber man kann natürlich Wasser, Regenwasser sammeln. Das haben die Römer vor allen Dingen gemacht. Die haben große Zisternen angelegt und dort Wasser gesammelt und dann ging das auch ganz gut. Und jetzt in der Neuzeit hat man tatsächlich umgestellt auf Meerwasserentsalzung und mhm. riesige Salzungsanlagen. Das Interessante ist, dass, also man kann das wirklich voll entsalzen, damit, dann hat man keinen Salzgeschmack, aber das ist halt sehr teuer. Mhm. Das kriegt man auch, das muss man aber kaufen in großen Flaschen. Das normale Wasser, was aus der Leitung kommt, enthält halt immer noch ein bisschen Restsalz. Mhm. Und das führt halt dazu, dass irgendwie viele Dinge, die man so trinkt, salzig schmecken. Nämlich gerade die beiden Nationalgetränke von Malta, das ist nämlich Tee aufgrund mhm. der britischen Herrschaft und auch wahrscheinlich aufgrund der Briten Bier. Mhm. Wenn du dir vorstellst, ein salziges Bier, das geht gerade noch so. Mhm. Aber der Tee schmeckt ja auch immer leicht salzig. Ja. Deshalb habe ich mir eben für meine eigenen Frühstücksbelange, ich war längere Zeit auf Malta, weil ich da Maltesisch gelernt habe und eben auch Sprachaufnahmen gemacht habe. Jetzt bitte nicht denken, ich könnte Maltesisch, ich habe alles schon wieder vergessen. Ich hatte neulich mal die Sprachaufnahmen gehört auf Maltesisch und mich selber nicht mehr verstanden. Das war ein komisches Gefühl. Okay. Ja, und ich habe halt dann dort eben auch ein Apartment gemietet und musste mir selber mein Essen machen und habe dann eben extra diese großen Wasserflaschen gekauft. weil ich einfach den Tee nicht trinken konnte. Also ich trinke halt gerne Tee, aber wenn der Tee salzig schmeckt, das ist halt nichts. Also das will man nicht trinken. Das gleiche Problem hatten wir auch ja letztes Jahr, dieses Jahr auf Mallorca. Ja. Mallorca hat ja auch den Vorteil, dass es unter der Insel wohl eine große Süßwasserblase gibt. Ja, es gibt wohl Süßwasser auf Mallorca, ja. Diese alle anzapfen, natürlich mit dem erhöhten Bedarf. Wird das natürlich, geht das auch sehr schnell zu Neige. Ja. Und sonst außenrum gibt es ja auch nur Salzwasser. Und bei den meisten Häusern ist es ja auch so, dass du halt dann für das Brauchwasser, was du hast, ja alles sehr salzig ist. Und so zum Duschen bist du natürlich dann schön, duschst du schön in Salzwasser. Ja. Was aber zwar komisch schmeckt, schmeckt aber gut für die Haut ist. Ist gut für die Haut, ja, auf jeden Fall. Naja, man muss unter der Dusche das Wasser ja auch nicht trinken. Ja, genau. Ja, aber wenn man sich dann aus dem Wasserhahn dann Wasser abfüllt für Tee zu machen, ist es natürlich dann sehr nicht so gut. Und da haben wir ja auch immer die großen Kanister voller Wasser gekauft, um halt das Wasser, was man zum Kochen braucht, einfach daraus zu beziehen. Ja, das kann man ja mal machen. Und da sieht man ja auch, wie viel Wasser man eigentlich so braucht jeden Tag, um Speisen zuzubereiten. Das ist doch schon relativ viel. Man glaubt es gar nicht. Ja. Ich habe ja die App installiert. Ist auch hier, das ist wieder die Seite vom Berliner Wasser. Da brauchen wir den extra zu verlinken. Da gibt es auch eine App. So ein Wasserberater. Ich muss mal gucken, wie sie genau heißt. Und dieses Wasser, der erinnert einen ans Trinken. Macht dann immer so Wassergeräusche oder man kann auch ein Entengeräusch einstellen. Mich wundert, dass er das jetzt nicht getan hat. Eigentlich müsste er mich ständig erinnern. Weil ich habe ja vorhin schon was getrunken, vielleicht reicht das ja erstmal. Und diese App, kleine Quietscheente da drauf, Trinklotse heißt das. Trinklotse, das ist wirklich sehr liebevoll gemacht, muss man echt sagen. Ja, das ist richtig schön. Also vom Design her, mit dieser Ente sieht das schön aus. Und hier kann man dann, ich trage jetzt mal Wasser ein, dass ich Wasser getrunken habe. Und er will, dass ich nur 1,2 Liter trinke. Da oben ist noch die Marke. Und hier, das neigt sich auch so, wie man das Handy gerade so dreht, diese Wasseroberfläche. Das ist halt wirklich ganz schön gemacht. Also wirklich sehr, sehr liebevoll. Jetzt trinken. Okay, dann muss ich nochmal trinken. So, jetzt habe ich getrunken. Und ich höre gerade Brummen. Ich höre auch Brummen. Woher kommt das jetzt? Das ist nicht gut. Du bist weg. Ist weg? Doch, ich höre noch warum. Nee, jetzt ist weg. Okay. Warum möchte ich mein Gerät hier sein? Ja, doch, jetzt hörst du wieder. Doch, mein Gerät? Keine Ahnung, vielleicht ist das Ladegerät, Handy, aber es ist aufgeladen, das kann ich jetzt nochmal so lassen. Also es ist wirklich sehr liebevoll gemacht und es erinnert ans Wassertrinken. Und ich habe da meine persönlichen Daten angegeben. Naja, also man muss irgendeinen Namen eingeben und dann eben so ein bisschen was zu seinem Körperbau. Und dann sagt es, wie viel man trinken soll. Was sagt das denn? Das würde mich jetzt mal interessieren. Ja, es sagt bei mir nur 1,2 Liter. Das finde ich sehr wenig. Das ist sehr wenig. Ich hatte mal gehört, dass man 2 Liter trinken muss. Also ich hörte 3 Liter. Ja, habe ich auch gehört. Dann hat mir wieder jemand gesagt, ja, das stimme gar nicht mit dem vielen Wasser. Naja, wie auch immer. Ich habe hier sagt er nur 1,2 Liter. Gut, ich kann noch hohe Aktivitäten, heißer Tag einstellen, dann wird es mehr. Aber habe ich heute nicht eingestellt, weil es nicht stimmt. Und ich habe mal teilweise recht wenig getrunken, weil ich, als ich zum Beispiel an meiner HB-Schrift gearbeitet habe, habe ich die ganze Zeit da am Computer gesessen und das Trinken irgendwie vergessen und das war bestimmt nicht gesund. Und deshalb bin ich dazu übergegangen, mir auch immer eine Flasche Wasser hinzustellen, auch auf dem Schreibtisch im Büro. Und dann trinke ich eigentlich sehr viel. Ich trinke inzwischen wirklich viel. Ich trinke ja eigentlich den ganzen Tag auch hauptsächlich nur Wasser. Liegt auch daran, finde ich auch sehr gut, mein Arbeitgeber stellt kostenfrei Wasser zur Verfügung. Das ist gut. Wir haben Arbeitgeber kommen wir auch noch zu sprechen. Wir haben wir haben da so eine Wasseraufbereitungsbox bei uns in der Küche stehen. Das heißt, was die macht, sie filtert, reinigt und kühlt das Wasser. Plus sprudelt oder macht halt keinen Sprudel. Und ich habe halt so eine Literkaraffe, die ich immer drunter stelle, die mache ich immer voll. Und habe natürlich als Pfälzer ein Doppelglas bei mir auf der Arbeit. Genau. Das ist ja ein halber Liter. Ich bei mir auch ein Doppelglas. Und das heißt, ich mache mir den beide voll und habe dann, das sind dann 1,5 Liter insgesamt. Und mein Ziel ist, die 1,5 Liter bis zum Mittag zu trinken. Das schaffe ich auch, weil, wie du schon sagtest, wenn ich mir das auf den Tisch stelle, dann vergesse ich das auch nicht und trinke und probiere mich auch so sehr zu disziplinieren, dass ich auch meine 3 Liter am Tag schaffe. Also ich trinke locker 3 Liter, mehr sogar. Ich habe neulich mal so eine 24-Stunden-Urinprobe mir abgepresst und die Flasche reicht für 3 Liter. Mhm. Dieser Auffangbehälter. Steht auch drauf, wenn man mehr Urin lässt, muss man das auch auffangen und mitmessen. Echt? Und ich hatte mehr. Okay. Das war natürlich dann hinterher ein ganz schönes Theater, weil ich nicht mehr wusste, wie mit dem Zeug. Also es ist tatsächlich so, dass ich dann weiß, sicher am Tag vorher, dass ich viel getrunken habe. Wohl da dazu kam, dass ich abends auch noch ein bisschen Wein getrunken habe. Das kommt ja manchmal vor. Das kommt manchmal vor. Ja, nicht so häufig. Aber tagsüber trinke ich eigentlich hauptsächlich Wasser. Ich trinke wenig Softdrinks oder Säfte oder sonst irgendwas tagsüber. Das dann eher in den Abendstunden. Aber so den ganzen Tag versorge ich mich eigentlich mit Wasser. Und auch zu Hause, wenn ich da zu Hause bin, trinke ich ganz gerne einfach das Wasser aus dem Wasserhahn. Ich habe da auch zu Hause eine Karaffe oder so eine. So eine Aluminiumflasche oder was ist das? Nee, ist glaube ich Blech, ist das. Die so eine Trinkflasche aus Metall, die ich mir dann voll mache und daraus trinke. Und die steht auch nachts neben Bett, wenn ich also nachts aufstehe. Ja, da habe ich auch mal was. Also nachts, das ist aber, glaube ich, mehr was Psychologisches. Ich finde es einfach schlimm, wenn ich nachts wach werde und aufstehen muss. Also ich muss auch nachts nicht aufs Klo normalerweise, außer ich habe jetzt ganz viel getrunken oder so. Und ich mag halt ungern aufstehen. Also aufstehen, finde ich, ist immer für mich, also egal zu welcher Uhrzeit. Und deshalb habe ich halt immer auf Wasser am Bett stehen, wenn man nachts wach wird und Durst hat. Und das kommt schon mal vor, dass man Durst hat. Dann möchte ich auch was trinken. Also meistens habe ich eine ganze Flasche da, damit ich auch wirklich sicher bin. Ja. Ich trinke schon mal was, aber eigentlich würde ein Glas reichen. Aber wenn ich nur ein Glas habe, weiß ich ganz genau, das reicht nicht und dann muss ich aufstehen. Gerade wenn man so mal an dem Vorabend beim Griechen war oder so. Ja. Genau, knoblauchhaltiges Essen. Und dann hat man ja nachts dann wirklich dann so richtig Brand und denkt man sich, oh, aufstehen und Wasser rein. Ja. Und ich sprudel das Wasser ja immer auf. Ja, du hast mit, ja. Mit Kohlensäure. Wobei ich glaube, dass es gar nicht so gesund ist, ständig was mit Kohlensäure zu trinken. Aber ich finde gerade in der Nacht, ich meine, das Wasser ist ja nicht gekühlt. Und durch die Kohlensäure hat das dann doch so einen frischen Effekt. Und das finde ich ist angenehmer als wenn ich einfach nur Wasser, also normales Leitungswasser trinke. Ja, in Wasser ist ja in Deutschland ja auch geregelt durch die Trinkwasserverordnung von 2001. Die haben wir auch verlinkt. Das ist ein ganz großer Artikel aus dem Gesetzesbuch. Also die Verordnung heißt für die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch, also unser Trinkwasser. Und da ist es ja in Deutschland alles sehr, sehr gut geregelt. Man merkt ja auch, für was, wie häufig denn die Wasserbetriebe denn ihre Wasser messen und nachprüfen müssen, um eigentlich die Wasserversorgung sicherzustellen. Was ich auch super finde. Ja, da ist es sehr stark kontrolliert und wie gesagt, ich glaube wirklich, dass das Wasser aus der Leitung in Deutschland über jeden Zweifel haben. Es wird ja auch ständig kontrolliert. Ja, genau, wollte ich sagen. Also alles Wasser, was da rausfließt, ist auch kontrolliert worden. Während beim Mineralwasser, ja, das wird natürlich auch kontrolliert, aber doch nur in gewissen Etappen und so und wer weiß, was da sonst noch für Belastungen drin sind, nach denen eigentlich gar nicht gesucht wird, wie zum Beispiel irgendwie Pestizide oder was da vielleicht auch noch ins Trinkwasser gelangt, also nicht ins Trinkwasser, also in dieses Mineralwasser, in den Brunnen gelangt, weiß es nicht. Also ich bin da wirklich skeptisch, deshalb bin ich auch ein großer Freund von selbst, also von Wasser aus dem eigenen Wasserhahn. Also das steht auch in der Trinkwasserverordnung drin, wie oft geprüft werden muss, aber ich glaube, soweit ich mich erinnern kann, prüfen eigentlich alle mehrfach täglich. Es ist ja, glaube ich, auch im Havariefall so, dass Trinkwasser, glaube ich, alle 2 Stunden müssen da Proben gezogen werden. Mhm. Und wenn Havariefall ist, gibt es zwar Sonderausnahmen dafür, aber dass zum Beispiel dann auch so Notstromversorgungen für die Trinkwassermessanlagen trotzdem betrieben werden müssen als kritische Infrastruktur, um halt das weiterhin zu gewährleisten, dass wir sauberes Trinkwasser haben. Weil, wie wir ja wissen aus der Vergangenheit, kann ja auch Wasser alles Mögliche an Krankheiten mit übertragen. Naja, klar. Also es gab ja früher genau aufs Wasser trinken eher mal verzichtet. Oder mal gesagt, bitte nicht in den Bach pinkeln, das wird Bier gebraut, gell? Weil halt dementsprechend erst die vergorenen oder mit Alkohol versetzten Getränke, die unbelasteteren waren als das Wasser, was es halt damals gab. Ja. Ich werde mal hier noch dazu den Link tun. Ich habe einen interessanten Artikel gefunden darüber, wie das ist mit der Kohlensäure, ob die schädlich ist. Und ich habe hier einen Artikel, der dafür argumentiert, was ich immer gut finde, dass es doch nicht schädlich ist. Ja, mittlerweile in Deutschland gibt es ja im Prinzip nur 2 Sachen. Ist gut für dich oder ist schlecht für dich oder ist krebserregend oder ist nicht krebserregend. Ja, genau. Ich glaube, in mehr Sachen, weil wenn ich mir so angucke, gerade jetzt auch Thema Wasser, was dann die ganzen Forscher und Wissenschaftler so beschlossen haben, wie viel Liter man trinken muss, was gut ist und was schlecht ist. Mhm. Andere sagen wiederum, zu viel Wasser trinken ist auch wieder schlecht. Aber es kann eigentlich nicht schlecht sein. Also klar, immer wenn man irgendwas übertreibt, ist natürlich eine gewisse, ja, da kann natürlich schon was passieren, aber ich glaube, in der Regel ist das kein Problem. Das sehe ich auch so. Ich denke, alles in Maßen ist okay. Ich würde noch sagen zu Trinkwasser, was mir noch eingefallen ist. Du sprachst vorhin von diesem destillierten Wasser. Es gibt ja auch verschiedene Trinkwassertrends oder Mineralwassertrends. Es gibt zum Beispiel, hatte ich gestern auch per Zufall gefunden, als ich nach ein paar Sachen noch recherchiert hatte, war es gibt in den USA wird Trinkwasser verkauft, also Mineralwasser verkauft, was eigentlich destilliertes Wasser ist und was das ja nicht gut für den Körper ist, wird es extra verunreinigt und abgefüllt und dann verkauft. Also das ist. Es ist übrigens auch nicht ganz richtig, dass das destillierte Wasser völlig schädlich für den Körper ist. Also nur, wenn man das in wirklich ganz großen Mengen trinkt und auch sonst keine Nahrung zu sich nimmt, dass die Elektrolyte enthält. Dann fehlen natürlich die Elektrolyte im Körper. Aber jetzt gleich zu sagen, destilliertes Wasser ist giftig, ist natürlich Quatsch. Das ist es sicherlich nicht. Und also niemand kann sich mit destilliertem Wasser umbringen. Also das, da muss er schon auch noch ein paar andere Dinge falsch machen. Aber es ist natürlich Quatsch zu sagen, ja, jetzt will ich unbedingt destilliertes Wasser trinken, weil das gesünder ist. Das ist sicherlich nicht gesünder als normales Wasser. Also der Mensch besteht ja auch 50-70% aus Wasser, also dementsprechend kann es gar nicht so schädlich sein, sonst würden wir gar nicht wir hier so funktionieren. Das Umweltbundesamt ist auch zuständig für die Durchsetzung und Kontrolle der Wasserversorgung in Deutschland. Die kontrollieren auch. Es gibt eine ganz tolle Informationsseite dazu auf der Seite des Umweltbundesamts oder kurz UBA, auch diverse Informationsmaterialien. Da gibt es eine Broschüre, die heißt Rund ums Trinkwasser. Die ist auch sehr, sehr interessant. Die kann man runterladen. Das ist also PDF, ist alles kostenfrei. Da gibt es auch ganz viele Informationen rund ums Trinkwasser. Also wer da sich ganz genau informieren möchte, es gibt, glaube ich, in diesem Internet mehr als genug Informationsquellen, die auch fundierte Informationen liefern. Also ich denke gerade so Bundesbehörden oder Wasserverbände und Co., die sind da eigentlich relativ gut aufgestellt, was das Thema betrifft und nicht halt diese ganzen, amerikanische Forscher haben festgestellt, dass 3 Tropfen Wasser zu trinken doch schädlich ist und sonst irgendwas verursacht. Und wo wir schon beim Reinstwasser waren, sollten wir auch das schwere Wasser erwähnen, das sollte man vielleicht nicht trinken. Schweres Wasser, was sagt der Techniker? Der Techniker sagt, ich habe bestimmt irgendwas Verunreinigtes, oder? Nein, schweres Wasser ist Wasser, das nicht aus H2O besteht. Wir wissen ja, H2O ist Wasser, also ein Molekül, das aus einem Sauerstoffatom und 2 Wasserstoffatomen besteht, die natürlich die sind nicht in, also die sind natürlich gebunden und bilden ein Molekül, aber dadurch, dass die unterschiedlich geladen sind, also ergeben sich diese ganzen Effekte mit der Oberflächenspannung und hast du nicht gesehen, dass Wasser lösen kann und so, das ist ja, und dann gibt's halt auch noch die Möglichkeit, dass man nicht dass man Wasser hat, das nicht aus H2O besteht, sondern aus Deuterium. Deuterium ist auch Wasserstoff, aber mit einem Proton und einem Neutron zusätzlich im Kern. Das ist also schwerer Wasserstoff, das ist also schwerer vom Molekül, Gewicht her, das ist ein Element, und von der Masse her. Und das, also man kann, wie gesagt, durch verschiedene Elektrolyseverfahren eben dieses schwere Wasser herstellen. Das ist weniger reaktionsfreudig, das heißt, man kann da nicht so gut Sachen drin auflösen. Ist natürlich deshalb auch nicht so gut für den Körper. Mhm. Also Lebewesen, die normalerweise im Wasser leben, könnten sich nicht so wohl fühlen im schweren Wasser. Manche vielleicht schon, aber nicht alle. Und dieses Wasser ist halt auch besonders reaktionsarm und so, und das nimmt man auch für Atomkraftwerke, denn das enthält ja schon im Kern ein Neutron und absorbiert deshalb keine Neutronen. Wenn man halt irgendwas mit Neutronen machen will, dann kann man halt da die entsprechenden Brennstäbe in schwerem Wasser haben, dann ist das halt ein bisschen, ja, dann absorbiert das Wasser kein Neutron. Und das brauchte man also tatsächlich für das Arbeiten mit Atomen und möglicherweise auch zum Bau der Atombombe und so. Und da gab es halt in Norwegen im Zweiten Weltkrieg so eine Firma, die das hergestellt hat. Und die Deutschen waren da scharf drauf und da gab es natürlich dann Sabotage dieser Firma und sonst was alles. Da gibt es irgendwie so einen Agenten-Thriller auch, also auf realen Gegebenheiten beruht. Der ist ganz spannend, den so ein uralter Film, den habe ich mal gesehen. Also wie gesagt, schweres, der heißt, glaube ich, auch schweres Wasser. Ja, also das nur als Hinweis, falls jetzt jemand mal was von schwerem Wasser hört. Aber das ist eigentlich nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Also es gibt einen Film, der heißt Kennwort schweres Wasser. Ah ja, das war der, glaube ich. 1965, ja, ja, das so könnte passen, oder? Film. Ja, ja, den habe ich mal gesehen. Ich kann den ja mal in die Shownotes mit reinstecken, ja, oder? Mach mal, schweres Wasser ist schon drin, du machst das noch dazu. Mhm. Genau. Ja. Und was auch noch interessant ist, wegen der Mineralwasserqualität, da gibt es tatsächlich eine Firma, die sich auf die Kontrollen des Mineralwassers spezialisiert hat, und zwar schon seit Ende des 19. Jahrhunderts. Das ist das Institut Fresenius. Das Institut Fresenius, ich glaube in Wiesbaden sitzen die. Ich habe auch einen Link in der Wikipedia. Und mir waren die schon immer aufgefallen, weil egal bei welchem Mineralwasser, immer steht, also oft, wir können das nachher nochmal prüfen, ob das bei uns auch so ist, dann drauf irgendwelche Kennzahlen, Prüfung vom Institut Fresenius, und manchmal ist auch ein Datum drauf, und das Datum liegt meistens weit in der Vergangenheit. Also wie gesagt, das Institut Fresenius überprüft Mineralwasser und geht zurück auf Karl Remigius Fresenius, einem Chemiker in Wiesbaden, genau, der damit angefangen hat, der aber nichts zu tun hat mit dem gleichnamigen Unternehmen Fresenius, also Institut Fresenius ist auch ein Unternehmen, aber es gibt auch noch ein Krankenhaus, Krankenhausholding, die Fresenius heißt. Und bei der ich mal Aktien gekauft habe, weil ich gedacht habe, die seien zuständig fürs Mineralwasser. Okay. Aber es ist eine ganz andere Firma, wie ich jetzt seit der Vorbereitung auf unseren Podcast weiß. Und dieses Krankenhausunternehmen, diese Krankenhausholding, der gehört ja auch die Firma, für die du arbeitest. Ne? Genau. Und von daher haben wir da sozusagen Bezug zu dir auch noch. Die geht zurück auf Eduard Fresenius, und ja, Eduard Fresenius besaß die Hirschapotheke, genau, in, und das ist Frankfurt. Das ist der Gründungs-, schon seit dem 15. Jahrhundert gibt. Das muss man sich mal vorstellen. Das finde ich immer so toll. Das ist ja auch in Bamberg. Man geht dann, da steht da irgendwie die, bei der Bäckerei steht dann irgendwie seit 1498 oder so. Und die amerikanischen Touristen, die glauben es immer nicht. Ne? Und eben auch diese Apotheke, seit dem späten 15. Jahrhundert gibt es die Hirschapotheke in Frankfurt. Und die hat dann Eduard Fresenius im 19. Jahrhundert übernommen, und der war, glaube ich, noch nicht so geschäftstüchtig. Ich glaube, das war erst seine Adoptivtochter, die erst nach seinem Tod dann diesen Konzern aufgebaut, genau, hat, der jetzt, ja, ein richtig, also ich glaube, der größte Konzern im Bereich Krankenhaus und im Bereich Dialyse mit der Tochter, genau, Versinus Medical Care, genau. In Deutschland ist. Und das ist schon ein gigantisches Unternehmen. DAX-30. Ja. Und vor allen Dingen, ich denke gerade das mit den Dialysen, das habe ich da auch investiert, auch in Fresenius Medical Care. Also in Fresenius hatte ich mal investiert, weil ich die vom Mineralwasser kannte, sonst waren sie gar nicht. Und dann später habe ich dann auch Fresenius Medical Care dazu gekauft, weil Dialyse, das ist eigentlich eine Sache, das wird immer mehr gebraucht. Ne? Mhm. Halt jetzt, wenn die Chinesen sich da jetzt alle ihren Körper kaputt machen, durch ein unheimlich gestiegener Tabakkonsum, unheimlich gestiegener Essenskonsum, weniger Bewegung und so. Also die ganzen sogenannten Zivilisationskrankheiten, da kann man glaube ich nichts falsch machen, wenn man da investiert, habe ich geglaubt. Ja, hat sich bisher behalten. Aber ich klinge jetzt so wie so ein Großkapitalist, aber ich habe immer nur so wenig investiert, dass ich nicht wirklich reich davon wäre. Weil ich mehr nicht habe zum Investieren, ganz schlicht und ergreifend. Schenkt mir ja keiner was. So. Ja, aber ich wollte wenigstens auf das Institut Fresenius hinweisen, weil wir das, glaube ich, gleich auf den Flaschen sehen werden. Das weiß ich nicht, denn die Flaschen hast du besorgt. Das können wir ja bei dieser Gelegenheit sagen, außer Volvic, das ich noch dazu gekauft habe, weil das jemand auf Twitter unbedingt wollte. Und also Vorbereitung liegt wesentlich bei Hackbit. Vielen Dank dafür. Ja, gerne. Wir wechseln uns ja immer ab. Das ist das Schöne. Und ich finde, das macht auch total viel Spaß. Ja, das macht auch Spaß. Was man auch alles erlebt, weil es ist ja nicht so mein tägliches Thema, Wasser zu kaufen, weil ich beziehe mein Wasser aus dem Wasserhahn. Ja, und einfach mal zu gucken, was es auch für interessante Wasser gibt. Bin ja durch diverse Läden hier in Berlin gefahren, um auch verschiedenes Wasser gezielt zu bekommen, von dem ich gehört oder schon gelesen habe. Wir haben auch ganz klar, ich würde sagen, ein paar Klassiker dabei, aber auch ein paar Wasser, was man vielleicht nicht so kennt. Sind so vielerlei Hinsicht sehr interessant. Manche haben extrem interessantes Flaschenformat, manche haben sehr, sehr spezielle mineralische Zusammensetzungen. Andere sind Designwasser, wie ich gelernt habe. Andere sind wirklich total ökologisch und was weiß ich was, irgendwie nachhaltig abgefüllt und verschifft worden. Also wir haben so eine ganze Bandbreite von Wasser da. Und ein Zuhörer, Twitterer, Fan, wie auch immer, hat mich dann auf eine bestimmte Sache hingewiesen, nachdem ich dann das Bild, wie gesagt, getwittert habe. Und zwar, damit fangen wir auch mal an. Das gibt nämlich eine nette Geschichte dazu auch, die ich gar nicht wusste. Ich mache hier ein bisschen mal die Heizung an. Das ist doch ein bisschen cool. Ja, ist cool. Es gibt ein Wasser, das kannte ich überhaupt gar nicht. Das heißt, also ich glaube, es muss sich auch gut verkaufen für unsere ausländischen Kollegen, weil das Wasser heißt Black Forest, also Schwarzwaldwasser. Es ist natürliches Wasser ohne Kohlensäure. In dem Fall habe ich es nur als PET bekommen. Aber das war auch gut so, weil ich habe, er hat mir gesagt, ich sollte doch mal bitte auf den Strichcode von dieser Flasche drauf gucken. Und da ist mir erstmal nichts Negatives aufgefallen, außer dass durch diesen Barcode eine horizontale Linie verläuft. Stimmt. Da dachte ich mir, naja gut, das ist ein Druckfehler, das kann passieren. Die Maschine hat da irgendwie ein falsches Druckbild genommen. Aber auf dem Foto hat er auch gesehen, dass ich davon zwei Flaschen gekauft habe. Und ich sollte mal auf die Flasche drauf gucken, ob es bei der zweiten Flasche auch so ist. Und tatsächlich, hier ist es ganz genauso. Da dachte ich mir, okay, natürlich, was kann es sein? Gleiche Charge, gleiche Abfüllanlage, das ist irgendwie ein Bug. Ja, ich weiß ja schon mehr. Und er sagte mir, nein, das ist es nicht. Dahinter gibt es ein System. Da habe ich überlegt, warum gibt es da ein System, dass jemand auf den Code, dieser Ehrencode, was halt dazu zuständig ist, dass man, wenn man so ein Produkt über eine Kasse drüber fährt, das einfach plöck macht und da anhand des Barcodes der Preis rausgefunden wird. Warum das da so ist, weil ich habe mir dann in diesem Augenblick dann andere Flaschen angeguckt und die haben alle diesen Ehrencode, wie man ihn kennt. So, und daraufhin hat er mir einen Link geschickt zu Spiegel TV. Diesen Ehrencode, den Strichcode. Den Strichcode, genau. Ein EAN-Code ist was anderes. EAN-Code. E, der heißt EAN, jetzt verstehe ich dich. European EAN. Article Number. Genau, European Article. Aber die anderen müssten doch dann auch so Strichcodes haben. Haben sie, aber das, nicht. Du hast doch auch eins da vorne, das ist auch so ein esoterisches Wasser. Esoterisches Wasser. Guck doch mal, was auf da, da müsste da doch auch ausgestrichen sein. Nein, ist er nicht. Und auf dem ganz links? Und auf dem ganz links, das da? Ja. Auch nicht. Aha. Ja, das war ich sehr irritiert, was das eigentlich bedeutet. Ja, ich weiß es ja, weil ich auch die Doku kenne. Und dann hat er mir einen Link geschickt es gibt einen Artikel, also es gibt ein Video. Mach dich schon mal auf damit. Ja, ich habe auch irgendwie Durst, ich quatsch schon so viel. Ja, red weiter. Und habe da einen Artikel bekommen, beziehungsweise ein Video von Spiegel TV. Und zwar heißt der das Video... Ich nehme mir einfach selbst, das glaube ich. Mir selbst und mach dann auch die Kontrolle. Ich mache erstmal gleich die Kontrolle. Kannst du aber selbst machen, guck mal hier. Ja, nicht bei mir, das verunreinigt. Ach so, okay. Weil ich da vorhin einen Kaffee rausgetrunken habe. Wenn du... Ja, ich kann mal reintun. Dann stecke ich das bei dir rein. Musst du erst einfach mal einschalten? Einschalten, ach so. Und zwar, guck, wo das Video ist. Habe ich das verlinkt? Ja, ich habe es doch verlinkt, ich habe es reingetragen, oder? Heißt die Strichcode-Verschwörung. Ui. Das ist ja wenig. 029, 030. Das kann nicht sein. Ja, guck selbst. Tatsächlich. Das ist ja wirklich krass. Trotz Bettflasche. Mhm. Auf jeden Fall, die heißt die Strichcode-Verschwörung. Und das muss man sich angucken. Das ist wirklich 6 Minuten, wo ich mir denke, oh mein Gott. Aber scheinbar hat für manche Hersteller diese nachträgliche oder diesen Strich auf diesen Barcode drauf zu machen, dazu bewogen, dass Leute wieder ihr Produkt kaufen, weil scheinbar sind die Margen und die Märkte so stark eingebrochen aufgrund dieser Geschichte, dass die Leute das gar nicht mehr kaufen wollten. Und so haben die sich wieder zurück in den Markt gebeamt. Mhm. Also ich kann jedem nur empfehlen, mal dieses Video an sich anzugucken. Wer mit dem Kopf schüttelt, soll gesagt sein, habe ich auch. Aber es ist total interessant, wie auf die Industrie auf solche Geschichten reagiert. Mhm. Ich bin auch mal gespannt. 029 ist natürlich heftig. Das ist wirklich klasse. Oh ja, das ist ganz, ganz sanft. Das hat fast schon so einen leicht süßlichen Touch. Das ist ja. So also, schmeckt nämlich auch das eine, was ich auch gefahren habe. Das werden wir dann nachher noch sehen. Also, das ist wirklich klasse. Also, es ist natürlich kochsalzarm, also Calcium 5,2 Milligramm pro Liter, Natrium 0,6, Sulfat 3,4, Magnesium 1,9, Kalium 1,6, Chlorid 0,9, also ganz wenig Natriumchlorid, ist ja Kochsalz. Und Hydrogencarbonat, wo das Kohlensäure frei ist, steht hier drauf, ohne Kohlensäure, aber es hat 18,3 Milligramm pro Liter Hydrogencarbonat, was ja Kohlensäure ist. Mhm. Also ist ein stilles Wasser, muss man noch dazu sagen. Ja, stilles Wasser. Aber klasse. Also vom Geschmack her sehr gut. Ich kannte das auch nicht, so dass es eine schöne Flasche ist. Muss man sagen hier, also auf der PET-Flasche ist halt so ein durchsichtiges Etikett mit Bäumen drauf. Also die Bäume sind dann nicht durchsichtig, sind weiß, aber auf dem durchsichtigen Hintergrund. Also sehr schön gestaltet, finde ich. Und Black Forest Still steht dann da eben so quer drüber. Also auch schön. Wo wird das abgefüllt? Guck mal bitte. Es kommt aus der Hans-Jakob-Quelle, Hans-Jakob in einem geschrieben, Bad Rippoldsau. Guck mal, wo das liegt, was da in der Nähe liegt. Ja, im Schwarzwald. Also Schwarzwald, weil Schwarzwald ist ja auch groß. Black Forest heißt, ja, der Schwarzwald ist groß, das stimmt. Also er sagt zu mir aus der Peter, es kommt laut Homepage aus der Petersthaler Mineralquelle. Also Hans-Jakob-Quelle. Ist wohl der Abfüller. Gucken wir mal. Es kann natürlich sein, dass die für die abfüllen. Mhm. Also das ist einfach. Da drauf steht jedenfalls Hans-Jakob-Quelle. Also es kommt aus Bad Petersthal, genau. Genau. Schwarzwald, aber das ist die Abfüllung. Die Petersthaler Mineralquellen. Aber Hans-Jakob-Quelle ist die Quelle, wie sie heißt eben. Okay. Und ist in Rippoldsau. Für unsere Schwarzwald- oder für unsere süddeutschen Zuhörer oder eben nicht, die aus dem Süddeutschland kommt, das ist so ganz grob in der Nähe von Offenburg. Zwischen Offenburg und Freudenstadt liegt es. Mhm. So auf der Höhe. Genau. Ja, aber ich finde es gut. Ja. Gut. Es ist wirklich sehr leicht, so, das stimmt schon, so eine leicht süßliche Note, würde ich sagen. Obwohl es jetzt nicht süß ist in Form von, weißt du, was für eine Süße das hat? Es hat eine Süße, wie wenn du weißen Tee trinkst. Mhm. So ein bisschen in die Richtung erinnert mich das. Ja, eine ganz in die Richtung. Feine Süße. Es gibt hier sogar eine Vergleichstabelle im Mineralienrechner. Schon interessant. Also ich kann das sehr empfehlen. Vom Geschmack her, ich finde das ganz toll eigentlich. Hier gibt es also, ja, Schiffen, ja, Wartest, es gibt zwar keine Note, schreibt aber sehr wenige Mineralstoffe. Stoffe wird ausgelobt für Säuglingsnahrung geeignet und natriumarm. Naja. Also irgendwie, ich finde ja, war ja, fand ja auch sehr spannend. Ich habe ja alle Homepages aller Wasserhersteller mir angeguckt. Das ist alles mittlerweile, glaube ich, sehr edel gemacht. Also Wasser als Produkt wird auch edel dargestellt. Also auch die Black Forest Webseite von dem Wasser. Die Flasche hat irgendwie einen Red Dot Award gewonnen, was auch jetzt nichts heißen muss. Aber weißt du, die schmücken sich auch so mit anderen Sachen, bis auf nur die Produktinfos, also wie viele Mineralangaben die haben. Ja, ja. Auch aufgefallen ist mir, auf jeder Mineralwasser-Homepage gibt es halt Informationen zu Inhaltsstoffen, die auch auf der Flasche aufgedruckt sind, aber meist auch mehr Informationen. Zum Beispiel bei Black Forest gehen die auch ganz gezielt drauf ein, nach dem Uran, dass es nicht nachweisbar war, und verlinken dann noch auf weitere Werte, also auch Vergleichs, auf Vergleichswerte, beziehungsweise auf den zusätzlichen Grenzwert, der es in Deutschland gibt. Mhm. Und Ökotest hat auch, sehe ich gerade hier, dieses Wasser als sehr gut empfohlen. Und auch für die Babynahrung halt ist es geeignet. Ja, ganz witzig. Getestet hat nämlich hier, ich glaube, nicht das Fresenius-Institut. Nee, da steht auch nicht drauf, wer es, auf der Flasche steht nicht drauf, wer es getestet hat. Ich gucke mich gerade auf der Homepage, Qualitätssicherung, glaube ich, war das. Ich habe das nämlich gelesen auf der Homepage, wer die ständigen Kontrollen für die macht. Ach, total interessant. Schon, die haben auch so ein schon gewusst drauf, Wissenswertes, dass wenn Wasser kalziert wird, schreiben die zum Beispiel drauf, gell? So dass das Glas beschlägt, entfaltet es nicht seinen vollen Geschmack. Das auch schreiben die hier drauf. Oder so Sachen halt, dass die Erde mehr als 70% Wasser bedeckt ist. Hier schreiben sie wiederum, dass der Mensch zwischen 60% und 80% aus Wasser besteht. Von der Wikipedia stand irgendwas von 50% bis 70%, also das ist wohl ganz unterschiedlich. Aber alle probieren so, ihr Wasser ganz gut anzupreisen. Ja. Enthält auch sehr wenig Uran, also weniger als 0,04. 0,04 Mikrogramm pro Liter. Also das ist wirklich ganz wenig. Also wir haben nachher noch Mineralwässer, Wasser, also was ganz, ganz uranhaltig ist. Ich glaube, das Stärkste ist tatsächlich, also wenn ich hier die Tabelle durchgehe, die ich auch in die Linkliste reingetan habe, also richtig rot wird es, glaube ich, nur bei San Pellegrino. Echt? Das hast du aber, glaube ich, nicht hier. Nee, habe ich nicht da. Hat überlegt, wo ich es kaufe. Ich trinke es persönlich sehr gerne. Aber ich dachte mir, ich wollte ein paar andere Sachen mitnehmen, die man vielleicht nicht so jeden Tag aufbekommen kann. Und darum habe ich explizit mal drauf. Für Erwachsene bedenklich ist die Kategorie rot. Aber da gibt es ganz wenige nur, die ich auch alle nicht kenne. Und das, also wie gesagt, San Pellegrino gehört dazu. Und wie gesagt, das Black Forest hat auch ein bisschen Uran, aber das lässt sich nicht völlig vermeiden. Beim Schwarzwald, denke ich. Aber San Pellegrino hier 6,83 Mikrogramm und das 0,04. Das ist schon deutlich mehr. Schon deutlich. Nee, sogar 7,3. 7,3 es gibt verschiedene Messungen. Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit hat 7,3 Mikrogramm pro Liter festgestellt. Aber auch das ist noch nicht die höchste Kategorie. Ich dachte, das wäre die höchste Kategorie. Das war irgendwie in einem anderen Test, wo nur eine Auswahl von Mineralwassern war. Also das Heftigste ist noch ein anderes. Ich musste, die Tabelle ist riesig lang da, und da muss ich jetzt nochmal durchgucken. Kann man leider auch nicht umordnen, weil es ein PDF ist. Mhm. Also da ist, muss ich suchen, um das herauszufinden. Aber also wie gesagt, die wenigen roten, die da drin sind, sind alle unbekannt. Okay, also kennt man jetzt nicht. Brauchen wir jetzt nicht. Gut, ich würde einfach mal weitermachen. Also wir haben jetzt, ich habe vielleicht noch zur Info, ich habe Wasser aus der Kategorie Still, Medium und was sagt man eigentlich, kohlensäurehaltig. Also stilles Wasser ohne Kohlensäure, mittlere Kohlensäure und mit viel Kohlensäure gekauft. Und dementsprechend habe ich so auch nicht jetzt unbedingt sortiert nach verschiedenen Kategorien, sondern eher nach, ich habe das so ein bisschen eher, glaube ich, thematisch sortiert als jetzt irgendwie anders. Gut, als nächstes trinken wir ein weiteres stilles Wasser. Und zwar heißt das Stadl Fachinger. Genau, das kennt man, glaube ich, oder? Das ist nicht Fachinger, Fachingen. Stadl Fachingen. Fachingen ist der Ort, wo es herkommt. Hier habe ich auch eine 075er. Auch ein sehr altes Mineralwasser. Genau, Glasflasche. Gibt schon lange. Wir haben jetzt auch so eine Traditionsflasche. Mhm. Wir haben auch festgestellt, in Deutschland gibt es ja so ein bisschen Kennzeichnung für Medium- und kohlensäurehaltiges Wasser. Mhm. Das Medium-Wasser ist oftmals, also nicht immer, aber oftmals in grünen Flaschen. Und das kohlensäurehaltige Wasser ist meistens in durchsichtigen Flaschen, aber genauso das stille Wasser ist oftmals in durchsichtigen Flaschen. Mhm. Aber für das Mediumwasser hat sich, glaube ich, diese grüne Flaschenform oder Farbe einfach durchgesetzt. Mhm. Ja, vielleicht kannst du mal hier mal, du bist ja hier unser Kollege mit der Sprache, kannst du vielleicht mal vorlesen oder was hier alles draufsteht, weil ich finde auch so dieses ganze was sie so draufschreiben auf so eine Flasche und das, wie sie es aufarbeiten, ist immer auch sehr, sehr interessant. Heilwasser zum Trinken steht da erstmal. Ja, was ist Heilwasser? Ja, das können wir nochmal, das kannst du rausfinden, da gibt es auch einen Wikipedia-Artikel. Ich habe es nämlich auch schon verlinkt. So, da steht das in mehreren Sprachen drauf. Pure Naturale, Pure Naturel. Also, Pure and Natural. Ja, muss ja noch Englisch kommen. So, dann sind die Daten da, also Natrium jetzt sehr stark, wird jetzt total Schocker sein, 56,4 Milligramm auf einen Liter. Also ganz deutliches andere hatte ja nur, das Black Forest hatte ja fast nichts, ich weiß jetzt die Zahl nicht mehr, aber da war ja 0,4 oder was. Also ganz anders. Und Magnesium 59,2, Calcium 98,7, also fast 100 Milligramm. Chlorid 139. Gut, das ist wahrscheinlich, das ist, still bedeutet ja immer, dass es doch noch ein bisschen Kohlensäure enthält. Mhm. Jedenfalls, Entschuldigung, das war Natriumchlorid, nicht Kohlensäure. Salz. 139, muss richtig salzig schmecken. Mhm. Und Kohlendioxid, das wollte ich vorhin sagen, deshalb Hydrogencarbonat und Kohlendioxid. 1846 Milligramm und 1510 Kohlendioxid. Kohlendioxid ist ja gar nicht Kohlensäure. Hydrogencarbonat ist Kohlensäure, also 1846 Milligramm, also fast 2 Gramm Kohlensäure auf einen Liter, das ist schon viel. Und Kohlendioxid, Ja, Kohlendioxid, aber Kohlendioxid nimmt man doch auch zu. Für Kohlensäure ist doch Kohlendioxid. Mhm. Was rede ich denn die ganze Zeit? Was ist denn der Unterschied zwischen, oh, jetzt bin ich aber befragt, Kohlendioxid und Hydrogencarbonat? Das Hydrogencarbonat ist doch eigentlich, Guck mal nach. Ich lese derweil vor, wenn du dich schlau machst. Also Stadl-Fachingen, interessant ist immer, dass es abgekürzt wird, da kann ich auch gleich noch was dazu sagen. Stadl-Fachingen regt die Funktion. Hydrogencarbonat sind die Salze der Kohlensäure. Ah ja, okay. So ist der Punkt, genau. Jetzt hört mich jetzt Die Schule raus. Art sind die Salze, ja. Funktion Von Magen und Darm an. Okay, da muss ich gleich wahrscheinlich austreten. Fördert die Verdauung und hilft bei Sodbrennen. Es fördert, das kann man schlecht lesen, weil es ist blau, blaue Schrift. Auf hellblau oder irgendwas? Auf hellblau, es ist so blau-weiß gestreift darunter. Also das ist, es fördert die Harnausscheidung bei Harnwegserkrankungen. Beugt Harnsäure und Calcium. Oxialsteinen vor und unterstützt die Behandlung chronischer Harnweginfektionen. Was müssen Sie von der Anwendung von Stadelfachingen beachten? Bei schwerer Herz- und Niereninsuffizienz, oh, da muss man es auch mal drehen, weil das um die halbe Flasche geht, dürfen Sie Stadelfachingen nur nach Rücksprache mit dem Arzt trinken. Wechselwirkungen. Die Aufnahme und Ausscheidung von Medikamenten. Kann beeinflusst werden, ja. Dosierung. Für Dauergebrauch und Trinkkur zu empfehlen. 2 bis 3 Flaschen zu je 0,75 Litern über den Tag verteilt. Getrunken, fördern die Harnausscheidung und beugen Harnsäure und Calciumoxialsteinen vor. Für Magen und Darm trinken Sie 0,25 Liter bis 0,5 Liter bei den 3 Hauptmahlzeiten oder bei Bedarf, zum Beispiel bei Sodbrennen. Stand der Information 01/2013. Staatlich Fachingen wirkt nicht Blutdruck erhöhend. Reich an lebenswichtigen Mineralstoffen, besonders Hydrogencarbonat, da haben wir es. Magnesiumhaltig, genau. Kohlensäurearm, na das, naja gut, gesundheits- und leistungsfördernd. Wohlschmeckend und bekömmlich. Nach Ablauf des Verfallsdatums nicht mehr trinken. Wo ist das Verfallsdatum? Verwendbar bis 14.09.2018. Gut, dann ist noch eine Nummer, wo man weitere Chargeninformationen bekommen kann. Unveränderte Qualität seit 1742. Das ist auch, so steht auch nochmal drauf, seit 1742, und das ist tatsächlich eine der ältesten. Mhm. Und dann auch noch Selters, ist ja die gleiche Gegend. Und Fachingen liegt, glaube ich, an der Lahn, ne? Irgendwo da, ja, an der Lahn. Bin ich ziemlich sicher. Und da ist irgendwie die Gegend, wo es losging mit dem Mineralwasser. Eben Fachingen und eben auch dann Selters, worauf wir noch kommen. Und es liegt, glaube ich, in Rheinland-Pfalz. Das ist auch, glaube ich, ein rheinland-pfälzisches Produkt. Das kann man gucken. Deshalb auch diese weinähnliche Flasche. Das mag vielleicht möglich sein, ja. Das mag möglich sein, du musst doch wissen. Du musst doch wissen, was bestimmt irgendwo in der Pfalz dein Heimatland da alles hervorgebracht hat. Sagst du das? Ja. So viel ist so schön. Ja, doch, tatsächlich. Was in Rheinland-Pfalz? Hab ich doch richtig in Erinnerung gehabt. Guck mal, wo das ist. Ach, da ganz oben. Ja, das ist ja schon. Ganz oben. Na, die haben nichts anderes als Wasser. Das stimmt, ja. Ja, wächst kein Wein mehr. So, jetzt werde ich das mal trinken und ich glaube, das wird der ziemliche Schocker sein nach dem Natriumarm. Der Punkt ist halt natürlich der, ich glaube, sie schreiben drauf, dass es nicht blutdrucksteigernd ist, weil durch die Salze. Normalerweise ist ja Salz blutdrucksteigernd. Genau. Und da soll das wohl nicht der Fall sein, durch diese Mineralstoffzusammensetzung. Gib mir bitte den Deckel mal her. Ah, du musst noch dein ich mach Gerät. Ich mach's erst Gerät rein, klar. Wir hatten jetzt gerade beim Black Forest circa 30, gell? Jetzt stecke ich mal hier den Micro Siemens Messer mal rein. Und der sagt mir. Welches ist das? Was? ich glaube, ich habe hier gerade einen Anzeigenfehler. Was? Doch, nee, das kann nicht so sein, oder? Ist das so? Okay, ich habe auf diesem Gerät jetzt eine neue Skala entdeckt. Mhm. Das Gerät zeigte mich ein, nur 101. Und ich dachte, das kann gar nicht sein. So viel Mineralreichtum, wie das ist. Und unten drunter gibt es eine Skala, die heißt mal 10. Ach so. Also ist dann 101 mal 10 ist dann der Wert, den wir jetzt hier am Mikro Siemens messen. Mhm. Das probiere ich auch mal. Und das sind sich dann doch an den Mineralstoffen. Na ja, klar, was denn sonst? Ach so, weil du was gesagt hast, das sei eher die Verunreinigung. Ja, das ist auch natürlich, aber. Ja, ja, gut, die Verunreinigung sind ist auch Mineral. Auch, na, ja, mineralische Verunreinigung. Ja, das stimmt, das ist schon sehr salzig im Geschmack. Das ist sehr salzig im Geschmack. Also ich finde, es schmeckt unmöglich. Also, das, also es ist kein Wasser, mit dem ich jetzt eine Weinschorle machen würde. Uh-uh. Aber es ist extrem durch. Also es ist ja ein stilles Wasser. Trotzdem hat es eine leichte, fernperlige Kohlensäureart drin. Mhm. Also so ein ganz, ganz feinperlig. Und man merkt halt dieses Mineralige und dieses Salzige. Es ist wirklich kein Wasser, glaube ich, mit dem ich jetzt einen Fruchtsaft mhm. mischen würde, sondern das eignet sich wirklich gut zum mhm. So-Trinken. Mhm. Ja, die Firma, die das aufgekauft hat, überging in Teinach. Die Mineralbrunnen AG hat auch selber Untersuchungen durchgeführt und hat, also es gibt keinen unabhängigen Labornachweis, aber von der Firma wird angegeben, dass 0,6 Mikrogramm Uran enthält. Mhm. Also auch vergleichsweise wenig, wie wir noch sehen werden. Ist ja auch ein Heilwasser. Naja, Heilwasser und Uran schließt sich ja nicht aus. Mhm. Früher glaubte man ja, dass das Uran heilende Wirkung hat. Man, vielleicht ganz kurz zum Heilwasser, wir haben jetzt ganz oft drüber gesprochen, ne? Es ja. ist halt sag ja, was zum Heilwasser auf jeden Fall. Gehört halt zu den ältesten Naturheilmitteln, logischerweise was sonst, gell, als Wasser. Und zwar muss halt es gibt so ein paar Richtwerte für Heilwasser. Es muss halt größer als 100 also das Milligramm pro Liter Magnesiumcarbonat enthalten, Calcium, Fluoride, Sulfate, Hydrogencarbonat, von dem wir es gerade hatten, und Kohlenstoffoxide, Dioxide, Entschuldigung, gewisse Richtwerte. Die kann man auch in der Wikipedia nachlesen, darum würde ich jetzt nicht hier einzeln aufdingsen. Ja, dementsprechend kann man das verlinken. Es gibt auch einen deutschen, es gibt auch dafür einen Verband, soweit ich weiß, habe ich den verlinkt? Es gibt ein Heilwasserverzeichnis, genau, von dem Verband Deutsche Heilbrunnen, und da werden alle Heilwasser, also alle Brunnen verzeichnet. Aus diesen Brunnen kann es natürlich dann verschiedene Mineralwassermarken geben, die ja abgefüllt werden. Es wird ja, ist ja nicht unbedingt so, dass an einem Brunnen nur eine Marke eines Mineralwassers mhm. abgefüllt wird, sondern gegebenenfalls auch viele Marken, dementsprechend auch das Wasser in verschiedenen Arten vermarktet wird. Es gibt aus dem gleichen Brunnen gibt es halt Wasser für die Gastronomie, es gibt halt ein Wasser für ja, was halt eher so auf designmäßig aufgearbeitet ist, da gibt es halt mehr so Discountware und. Das gibt also verschiedene Heilbrunnen, und aus denen kommt halt dieses Heilwasser, und das wird dann halt in verschiedenen Arten von Mineralwasser abgefüllt. Das habe ich auch verlinkt, das kann man nachgucken. Ich wollte bloß drauf eingehen, weil wir heute diese Unterscheidung machen werden. Dementsprechend wollte ich das der Vollständigkeit halber auch mit angeben. Ja. Genau. Gut, wir bleiben jetzt bei dem gleichen Fabrikaten und gehen jetzt rüber zu dem Mediumwasser. Auch die Glasflasche, gleiche Aufmachung. Der Text hier ist sehr kurz gehalten, also da steht jetzt nicht so ein langer Text drauf wie auf der anderen Flasche, sondern ist ein bisschen eher schlichter und einfacher gehalten. Mhm. Ja. Die schreiben halt hier: besonders feinperliges Premium-Mineralwasser durch die ausgewogene, gehaltvolle Mineralisierung, ein wohltuender und angenehmer belebender Genuss, ja, mit unaufdringlichen Kohlensäuregehalt von 4,8 Gramm pro Liter. Leben Sie los mit Lust und Elan. Aber das ist wirklich komisch. Also das ist, weil es gibt natürlich noch mineralischeres Wasser, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also gerade nach dem ersten, du müsstest das andere nochmal hervorholen. Mhm. Also den Vergleich würde ich mir jetzt nochmal geben. Das, dieser Effekt der Süße wird bei dem Black Forest dann noch stärker sein. So, jetzt halte ich erstmal mein Messgerät rein. Hm? Oh, okay, sehr interessant. Hat nur 770, also bedeutend weniger. Naja, das sind da, da, da ja. Mhm. Ah, 770 Mikrosiemens. Na, jetzt habe ich. Ja, aber sonst sind die Werte ja ähnlich wie bei dem anderen. Mhm. Hier kann man es natürlich auch mal richtig lesen. Steht aber weniger drauf. Ist also ganz anders von der Aufmachung her. Also zumindest der Rückteil der Flasche. Mhm. Ganz anders. Ja. Aber auch das Wasser ist sehr salzig. Mhm. Ja, finde ich auch. Also feinperlend und erfrischend, naja. Also feinperlend, okay, aber erfrischend. Ja, es ist halt diese Art Mineralwasser. Also ich trinke das ganz gerne, muss ich ganz ehrlich sagen, als pur. Aber als zu mischen. Werden davon kein Freund werden. Also. Aber gib jetzt nochmal das Black Forest nochmal. Black Forest, das muss ich jetzt einfach mal im Vergleich haben, okay. Ich denke, das wird jetzt noch süßer schmecken. Noch süßer schmecken. Okay. So, gib mal dein Glas her, bitte. Ja, das hat also jetzt auch so nochmal so einen ganz intensiven Wassergeschmack. Und so ein ungeheurer Kontrast für mich. Ungeheuer. Es gibt ja Wassersommeliers, gell? Ich habe geguckt, es gibt in Berlin leider keine Wasserbar. Es gibt in Hamburg ein Hotel mit einer Wasserbar, wo du verschiedene Wassersorten durchprobieren kannst. Leider noch nicht in Berlin. Also auch da die Aufforderung, wenn jemand mal Marktlücke in Berlin erklimmen möchte, gerne mal eine Wasserbar aufbauen. Maha und ich werden natürlich da nur geringe Prozentteile an für die Werbung nehmen. Ja, vielleicht Werbung apropos, genau. Wir haben wurden von keins der Wasserhersteller gesponsert, begünstigt oder sonst irgendwas. Ich bin ganz anonym als Peter Hecko einkaufen gegangen und habe alles gekauft. Musst du dann deinen Namen nennen? Nein, musste ich nicht. Oder hast du mit Datenspuren? Ich habe mit Datenspuren bezahlt, wo es ging. Aha. Man glaubt es gar nicht, wenn man in so ausgefallenere Wasserliegen sich hochbewegt, wie teuer dann so eine Flasche Wasser sein kann. Ich glaube, die teuerste Flasche Wasser, was wir hier stehen haben, kostete 4,50 Euro. Im Einzelhandel. Also es fand ich schon ziemlich heftig. Ja. Kommen wir zu einem Klassiker. Wenn du an Wasser denkst, gibt es ja. Das ist wirklich wahr. Also auch gerade in Ostdeutschland wird der Name häufig verwendet. Als Synonym für Mineralwasser, ja. Genau. Also wir reden hier um das Mineralwasser Selters. Viele kennen vielleicht den Spruch Sekt oder Selters. Dementsprechend, ja. Ich glaube auch Design jahrelang unverändert. Ich habe jetzt das klassische Mineralwasser von Selters. Es hat so eine leicht bläuliche Flasche. Mit diesem silbernen, dunkelblauen Etikett, sieht auch alles sehr edel aus. Ist auch total klasse, weil der erste Satz auf der Rückseite hat mich direkt überzeugt. Kannst du gleich mal vorlesen. Ich werde dir erstmal einschenken. Ja, hoffentlich ist das besser lesbar. Ist besser lesbar, ja. Stottern muss. Aber ich muss gerade noch hier, ich habe gerade schon wieder eine Wasser-App gefunden. Auf der Seite von Gerolsteiner wird eine Wasser-App angeboten. Und die finde ich jetzt gar nicht. Das ist ja komisch. Guck mal hier. Aber jetzt. Ich gehe erstmal mit meinem Messgerät mal rein, gucken, wie viel Mikrosiemens das Original Gerät. Original Selters ist idealer Wegbegleiter. Aber auch das ist nicht gut lesbar, weil sie wieder blau auf blau haben. Also blau ist irgendwie die Farbe des Wassers. Was schätzt du? Wie viel Mikrosiemens? Wie gerade, würde ich sagen. Das ist doch auch sehr mineralhaltig, oder? 589, sagt das Gerät. Schon ziemlich viel. Also Ergebnis einer wissenschaftlichen Studie der Hochschule Geisenheim University, bei der 15 europäische Premiummineralwässer getestet wurden, erhält Original Selters ein Zertifikat, das Ups, da ist ja noch so ein Bild darunter. Eine ideale Mineralisation und eine sehr gute Eignung beim Genuss von Wein, bestätigt sie an. Weine mit fruchtig leichten und duftigen Aromen aus milderen Rebsorten, wie gut edel Grauburgunder und edelsüße Weine, werden ideal von Selters Klassik begleitet. Details zur Studie und unserem Zertifikat, und dann kommt eine Webadresse an, etwas länglich. Das ist zwar interessant, das ist nämlich, warum ich auch das so toll fand. Die werben auf der Selters Webseite auch, dass es der ideale Begleiter zu Wein ist. Das ist schon eine schöne Flasche. Und da schreiben die halt genau, wieso das halt der ideale Begleiter ist. Wie zum Beispiel, im Rahmen einer wissenschaftlichen Studie wurde Original Selters im Vergleich zu 15 anderen der europäischen Gastronomie erhältlichen Premium-Mineralwasser über einen Zeitraum von 8 Monaten in insgesamt 58 Verkostungssitzungen mit insgesamt 4.500 Einzelverkostungen verkostet. Allein dieser Satz ist schon furchtbar. Teilgenommen haben 52 sensorisch geschulte Studenten, Doktoranden, Ökotrophologen. Genau, richtig. Und Oenologen, genau. So wie 51. Also zu erklären, die Ökotrophologen sind die Hauswirtschaftswissenschaftler. Mhm. Ja, und die Oenologen, die Weinkundler. So wie 71 Sommeliers aus 14 Ländern. Und dementsprechend konnten sie feststellen, dass besonders Selters Klassik, das, was wir auch trinken, und Selters Leicht im Vergleich zu anderen Wässern sehr trinkfreudig bezeichnet wurde. Mhm. Ein hochsignifikantes Ergebnis wurde bei den stillen Wässern erreicht. Hier wurde Selters Naturell von allen anderen stillen Wässern in seiner Sensorik bevorzugt. Alle drei Varianten sprechen die Geschmackspapillen im Mund ausgewogen an und bieten damit perfekten Wassergenuss. Also finde ich total klasse, über was man so alles mit Wasser und schreiben kann. Und genau auch das Thema mit dem Wein. Man sieht es auch auf der Homepage sehr schön. Man sieht halt so eine Flasche Selters zwischen den Weingläsern drin, zwischen den Weißweingläsern. Mhm. Und umwerben halt, dass es halt der perfekte Begleiter für den Wein ist. Da merkt man, glaube ich, auch ganz deutlich, ist halt Premium-Wasser, und darum wollen sie es auch zeigen, dass es natürlich auch zu anderen Premium-Getränken sehr gut dazu passt. Mich hat halt gewundert, man sagt ja Sekt oder Selters, dass das Thema Sekt hier überhaupt gar nicht mit aufgenommen wurde, sondern nur das Thema Wein. Naja, aber Wein kannst du mit Mineralwasser zusammen trinken, oder kannst du eine Schorle machen, wenn du willst. Selters ist, Sekt ist halt der Sprudel auch. Mhm. Aber das ist halt der Sprudel für die Reichen und Wasser für die Armen. Das ist, glaube ich, diese Vorstellung hinter Sekt oder Selters. Ich wollte aber noch sagen, du hast nur gesagt, es ist eine blaue Flasche, aber die hat ja noch mehr. Die hat ja unten noch so ein Relief drauf. Genau, ja. Dadurch ist sie auch natürlich gut zu handeln, ne? Ist ja klar. Das ist ja wahrscheinlich auch Rheinland-Pfalz, ne? Selters. Guckst du mal nach? Das ist ja diese berühmte Quelle, glaube ich, die erste Mineralquelle überhaupt. Die hat auch eine sehr interessante Geschichte, erinnere ich mich. Ich meine das sogar mal irgendwann in der Wikipedia gelesen zu haben. Du kannst ja vielleicht nochmal nachgucken. Naja, wie auch immer. Aber Selters, doch, genau, stimmt. Westerwald ist auch Rheinland-Pfalz, ja. Genau. Und das heißt tatsächlich Selters in einem, nicht Selter, sondern Selters. Das Selterswasser, nicht Selterwasser. Meine Großmutter sagt immer Selterwasser, aber Selterswasser. Und das ist halt tatsächlich so eine richtige Traditionsquelle. Das wurde auch zunächst, glaube ich, in Steinkrügen, ja, stimmt, hier ist sogar abgebildet, also so in Steinkrügen verkauft und ist halt wirklich ganz, ganz alt. Also 1581 steht hier sogar. Die Heileigenschaften des Brunnenwassers, das Niederselter, Selters. Also wirklich einer der ältesten Wasserbrunnen, die es gibt. Ich muss mich korrigieren, das ist nicht Rheinland-Pfalz, das ist in Hessen, das ist ein anderes Selters, genau. Okay. In Gießen, Regierungsbezirk Gießen gehört dazu, genau. Da ist ja nicht weit weg. Genau. Ja. Taunus. Also wirklich um die, wirklich kurz um die Ecke. Ja. Mhm. Scheinbar ist da die Quellen, der Boden gut für Mineralwasserquellen. Mhm. Ach, das ist sogar noch älter. Ich rede hier von als Heilwasser ist bekannt an die heilende Wirkung. 1581 von dem Wormser Arzt Jakob Theodor, wie heißt er? Taberni Montanus. Ah ja. Also die Bergwirtschaft. Das Wasser wird da schon getrunken. Aber die alten Römer, 50 vor Christus bis 475 nach Christus, naja, das ist so ein bisschen sehr, die haben da schon entdeckt dort. Deshalb auch Aqua Saltare, Saltare. Und daraus ist das Wort aus Saltrissa, das Wort Seltas entstanden, also der Ortsname schon. Und zum ersten Mal benannt wurde die Quelle Saltrissa im Jahre 772. Da okay. Guckst du dir an. Wow. Also das ist wirklich das Traditionswasser schlechthin. Okay. Ja. Meine, die Römer standen sehr auf Wasser, aber auch zum Baden. Also Aachen zum Beispiel ist ja so eine alte Quelle, aber da haben sie drin gebadet, weil das Wasser da warm war. Inzwischen wird es da auch, gibt es da auch einen Brunnen in Aachen, wo man es da trinken kann. Das schmeckt nur ganz scheußlich. Mhm. Ja, aber ich muss sagen, das Selters schmeckt mir jetzt auch nicht so. Das ist auch zu mineralisch. Das ist zu mineralisch, ja. Aber ich finde, Selters schmeckt ganz speziell und. Ja, das hat nämlich spezielle. Das kann man, glaube ich, sogar wiedererkennen. Ja, finde ich auch. Ich finde, als ich das wieder getrunken habe, auch wieder im Vorfeld. Hier steht leider nichts drauf. Habe ich mir auch wieder eine Flasche Selters gekauft. Und habe die aufgemacht und getrunken und dachte, ja, stimmt, genau so schmeckt das. Das ist wirklich schon sehr, sehr, wie soll ich sagen, hat einen hohen Wiedererkennungswert. Also schmeckt wie Saltas. Ja. So, bist du bereit für die nächste? Bin bereit für die nächste Runde. Die habe ich gekauft. Also wir haben jetzt eine Flasche Adelholzener. Wir probieren jetzt erstens die naturell aus. Und aus Bayern und ich bin mit Adelholzener als erstes in Kontakt gekommen, ich sag mal so Anfang 2000. Dann hatten die nämlich so ein, das war so in der Zeit, wo so Sportsdrinks so in waren, weißt du, so Gatorade und ISO, also so isotonische Getränke, so Sportgetränke. Und die hatten dann damals ein Wasser beworben, also was total Schwachsinn ist, Adelholzener, irgendwie Wasser mit extra Sauerstoff war das irgendwie. Mhm. Für extra für Sportler, weißt du? Mhm. Da gab es eine Werbung dazu und ich fragte mich immer so, wie kann ich denn, genau, Active O2, so hieß es, glaube ich. Mit extra Sauerstoff im Wasser. Und wo ich mir dachte so, wie kann das bloß funktionieren? Wie kann ich denn über das Wasser jetzt irgendwie mehr Sauerstoff aufnehmen? Mein Magen kann es doch gar nicht aufnehmen und verarbeiten. Also dementsprechend dachte ich mir so, das ist totaler Schwachsinn. Und dachte damals, dass es nur ein Sportgetränk wäre. Aber die machen auch, wie gesagt, Mineralwasser. Und daher habe ich einfach mal heute oder gestern diese Flasche gekauft und dachte mir, wir probieren das mal. Also ich kenne das Wasser gar nicht, hab's noch nie getrunken. Ich kenne das. Ist auch sehr edel aufgemacht. Weißt du, wo ich es herkenne? Oder kennst du es? Naja, ich will dich jetzt nicht raten lassen, aber es ist naheliegend. Ich kenne es aus der Deutschen Bahn. Ah, okay. Das ist das Mineralwasser, was es bei der Deutschen Bahn und auch in den ganzen Lounges, glaube ich, gibt. Ja. Gut, bei den Lounges weiß ich nicht sicher, aber in den Zügen kriegt man immer so kleine Plastikflaschen Adelholzen. Ist auch hier getestet von der SGS Institut Fresenius. Da haben wir es dann. Genau. Ich sag ja, das wird uns noch blühen. Hier. Natrium 4,4 Milligramm, Kalium 0,7, Magnesium 30,4, Calcium 92,8. Das wird dann doch schon hoch. Jetzt plötzlich mal was Neues. Fluorid 0,06 Milligramm. Oh, ganz gut für die Zähne. Chlorid 3,0, Nitrat 2,7. Hydrogencarbonat 433 Milligramm, Sulfat 6,3. Also ist nicht ganz so, enthält nicht ganz so viel Salz. Mhm. Das muss man sagen. Aber was hier verschwiegen wird auf dieser Flasche, also sag mal dann Mikro-Siemens-Wert. Was schätzt du? Ja, weniger als das andere, vielleicht so 300. Genau, ganz gut. 289, also gut geschätzt. Trinke ich es erstmal, was ein stilles, wie gesagt. Ja. Das hat irgend so eine Beigeschmacknote. Ja. Ja. Also, das Bayerische Staatsministerium für Umwelt und Gesundheit stellt fest, dass es 1,5 Mikrogramm pro Liter Uran enthält. Oh. Wüsste ich jetzt nicht, dass es aus einer Glasflasche kommt, würde ich sagen, das ist so ein Plastikbeigeschmack oder ein Kunststoff. Kann natürlich auch kommen durch den Deckel. Ne? Mhm. Also irgendwie finde ich da so einen leichten Kunststoff. Ja, aber es hat auch so einen leichten salzigen Geschmack, aber es ist eben nicht der typische Salzgeschmack. Das ist wahrscheinlich eher das Hydrogencarbonat als Natriumchlorid. Das ist ja relativ wenig Natriumchlorid. 4,4 Milligramm Natrium und 3,0 Milligramm Chlorid. Also es hat einen gewissen, also einen ganz leichten Salzgeschmack. Also ich finde es jetzt nicht so angenehm. Also mir schmeckt das jetzt nicht so gut. Also, nee, findest du nicht. Jetzt eher so ein sonst eher blass. Also es schmeckt nicht wirklich, so völlig salzfrei wie das Black Forest, was natürlich was Besonderes war. Aber es ist relativ aussagenlos. Ja, also es ist halt, man Etikett sehr aufwendig, Alpen abgebildet. Die Flasche hat auch wieder ein Relief oben. Genau, also es ist die auch Alpen. Schön. Ja, sehr schön. Also die Flasche ist wirklich auch schön. Schön, ja, ja. Schöne Flasche. Ja, muss man sagen. So, jetzt gehen wir nochmal rüber. Medium, weil es grünlich ist. Genau. Sanft nennen die das. Gut, also es ist eine durchsichtige Flasche, aber das Etikett und der Deckel sind grünlich, genau. Sanft. Na, dann schauen wir mal. Sanft. Naja. Oh, sehr feinperlig. Ich stecke erstmal das Maskerätchen wieder rein. Was schätzt du? Tja, dann muss ich mal auf die Werte hier gucken. Weniger. Zwar mehr Fluorid, 0,15 Milligramm, aber doch Magnesium-Calcium ist hoch. Natrium auch. Hydrogencarbonat ist etwas weniger. Ja, kann ich nicht sagen. Vielleicht mal nach dem Probieren. Aber ich denke mal etwas weniger vielleicht als das andere. Mhm. Ja, sag. 180. Mhm. Nee. Bedeutend salziger, oder? Ja, es ist bedeutend salziger. Das ist, also. Und auch wieder diesen, ich würde sagen, Kunststoffnachgeschmack. Das zieht so an der Zunge. Hat so einen komischen Nachgeschmack. Mhm. Es hat einen seltsamen Nachgeschmack, aber Kunststoff, ja, vielleicht vom Deckel, aber. Es schmeckt so ein bisschen, oder? Eine Glasflasche ist es ja eigentlich. Mhm. Also, ich weiß nicht. Also, das ist komisch. Mhm. Es zieht an der Zunge, genau wie du sagst, ja. Das ist, weiß auch nicht, das schmeckt nicht so gut. Das könnte irgendeiner, zeig mir nochmal die Minerale, die da drin sind. Es könnte daran liegen, dass das irgendein Mineral ist. Was sticht denn da raus? Ja, Magnesium und Calcium. Das kann natürlich sein, ja. Calcium könnte es natürlich auch sein. Mhm. Das ist dann sehr kalkhaltig. Ja, das könnte natürlich sein. Auch Magnesium. Magnesium soll ja gesund sein. Ja, auch Calcium eventuell auch. Ja, es ist komisch. Aber das sticht ja raus. Magnesium und Calcium ist höher als bei denen, die wir bisher hatten. Hier wird gerade nochmal gesagt, dass wir ziemlich fern klingen. Ihr klingt übrigens ganz schön fern. Leise. Leise? Ja, laut. Genau. Moment. Habe ich hier irgendwas? Guck mir nochmal an, was ich hier. Stimmt, wir schlagen nicht so stark aus beim Nicecast. Das war schon mal besser. Müsstest du da mal vielleicht, machst du ja immer den Gain so tief. Von was? Also ich glaube, von den Output müssen wir den Gain höher machen, oder? Na, Gain ist ja Input, aber du kannst beim Output, wenn du da was machen kannst, das Problem höher ist, wenn ich jetzt das mache, dann macht er auf die Aufnahme macht er dann erstmal Stopp. Ja? Mhm. Macht er das? Ja, wenn ich jetzt auf Mic drücke und den Output da auch. Nee, das würde ich nicht machen. Dann würde ich vielleicht besser den Gain etwas hochdrehen. Das kannst du ja während des laufenden Betriebs machen. Dann mache ich ganz ein bisschen auf Phonik. Das sind ja wieder ausgleichend, denke ich mal. Auf 5, ich mache uns mal auf 6 oder 7. Oh, das ist aber jetzt gleich 6. 6, 7. Ich regle uns mal hier mal runter. So, was hältst du von der Idee? So? Besser? Ja. Ja, okay. Mhm. Ich hoffe, klingt besser. Kolumbarium, dass das jetzt für dich etwas angenehmer ist. Ja, wo chattest du mit dem? In meinem IRC ist der uns bei uns. Ah, ja, da ist jetzt einer. Ah, schön. Ja, freut mich. Jetzt geht's weiter. Wieso hast du deinen Namen geändert? Ah. Weil ich habe mich reconnected und darum. Ah, schön, viel besser. Ja, gerne, natürlich, mach mal. Wenn wir da Bescheid wissen, machen wir das natürlich sehr gerne. So, Maha, ich habe dir jetzt ein Wasser mitgebracht, was sie explizit ganz groß draufschreiben, es ist ein Heilwasser. Aha, ja. Und ja, am besten guckst du gleich, was selbst, was da draufsteht. Ich finde es total spannend, weil das war auch so teuer, dabei sieht es gar nicht so edel aus, war die Flasche relativ teuer. Na, da bin ich gespannt. Guck mal, ich gebe dir meinen Deckel. Warte. Margareten, das kenne ich ja gar nicht. Ja, ich kann das auch nicht. Hast du da einen Link? Ja, ist schon in den... Dann mache ich das mal gleich auf und gucke mir das an. Ich habe das hier in der... Hier unten, ich schiebe das nach oben. Ich habe hier so viele... Zeile 45. Zeile 45, na dann schauen wir mal. Steck mal dein Kontrollding da rein. Und ich habe ja auch noch hier die Gerolsteiner Seite, wo es auch eine App gibt, die lädt bei mir aber irgendwie nicht. Und da kann man ja immer so ein Mineralwasservergleich machen. Der hat und jetzt hier 860 Mikrosiemens circa. Oh, das ist viel. Sehr viel, ja. Sankt Marga. Ich habe es verlinkt, Zeile 45. Naja, ich versuche gerade das hier bei Geroldsteiner zu finden für die Vergleichstabelle, ne? Das jetzt probier machst du nicht, aber ist ja Heilwasser. Ich muss erstmal das andere austrinken. Oh, das schmeckt aber echt fies. So, also staatlich anerkannte Heilquelle. Wo ist die? Zur Calciumzufuhr, oder? Er entfällt viel Calcium. Wo ist die denn? Die Quelle kommt. Steinsieker. Ich habe hier die Informationen. Ja, Calcium 628,0. Ja, das muss in die schreiben auch, sein. Zwei Flaschen decken den täglichen Calciumbedarf. Osteoporose. Ja. So, dann sag. Genau, die sagen 607 Milligramm Calciumpolete. Ja, wo es herkommt. Ja, ich guck doch gerade, ich habe es doch schon mal vorhin rausgesucht. Eine schöne Pfandflasche. Ja, aber. Grüne Pfandflasche ist, glaube ich, die erste Pfandflasche, die wir haben, ne? Ja, das ist so die richtige Standard, sage ich mal. Ja, die Standard-Pfandflasche, das finde ich ja auch gut. Ach Mensch, liegt in bla bla. Ich habe es doch extra rausgesucht. Ja, während du noch suchst, trinke ich mal. Trinke mal. Oh ja, man merkt das. Oh, den Kalkgeschmack. Also ich finde es wirklich, es schmeckt nicht gut. Da muss man mich wahrscheinlich zu zwingen. Genau, in Brohl-Lützigen, das ist wohl irgendwo in 556, es muss irgendwo so Bonner Gegend sein. Was, jetzt ist das Rhein-Ufer-Filtraten? Nee, ist auch, ist auch Rheinland-Pfalz. Ja, siehst du. Ich bin ja total begeistert hier, was das alles in der Pfalz schon wieder Gutes gibt. Was ist denn hier für ein, ich habe hier. Ich auch. Ist dein Gerät hier auf? Habe ich gemacht, ja. Mhm. Also alle meine Geräte sind auf. Ich habe auch Flugmodus. Ja. Hast du noch ein Gerät irgendwo? Das ist aus. Das ist aus. Ja, jetzt ist er wieder weg. Vielleicht ein Nachbar. Brohl-Lützing ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Ahrweiler in der Pfalz. Gehört zum Bad Breising. Aha. Ja. Und staatlich anerkannter Fremdenverkehrsort. Ja, das ist jetzt weniger. Also wir wollen die staatlich anerkannte Heilquelle sein. Ja, Sekunde, ich bin gerade dabei zu gucken. Da müsste es ja sogar einen Wikipedia-Artikel geben, denn ich meine, wenn das eine staatlich anerkannte Heilquelle ist. Ich gucke mal hier runter, ich scroll mal runter. Ich habe den Artikel gerade verlinkt in den Shownotes. St. Margareten, aber da gibt es ganz viele. Welches ist es denn? Diverse Heilige. Gut. Burgenland, im Rosenthal, Kärnten, Niederösterreich, was weiß ich. Ortsteile, Bayern, Kärnten, Niederösterreich. Finde ich nicht. Bezugsquellen, bla bla, Bremen. Nee. Ah, nee. Ich habe es jetzt nur von dem Link in dem, auf der Hallwasser-Seite. Klickt mal bitte mal auf den Link in der Zeile 38 und such dann mal wieder danach. Dann siehst du relativ weit unten. Mhm. Dann kannst du mal draufklicken, dann öffnet sich das Etikett. Mhm. Okay. Und dann sagen die hier Brunnenbetrieb Steinsieg in Westfalen. Mhm. Das ist aber sicherlich woanders. Ja, mal. Westfalen ist ja woanders. Aber das ist ja, das, die Quellen, die füllen das vielleicht nur ab. Ja, Steinsieger Mineralquellen, sagen die dann hier. Schönheit kommt da ja nicht her. Schönheit kommt von innen. Das ist ja da nicht her. Also das sind die es abfüllen, aber... Ah doch, die haben Heilwasser, doch, auf der Homepage sieht man es dann. Gehen wir auf der, es gibt einen Link, gehen wir bitte auf die Zeile 45, da ist nämlich der Link, aber da steht nichts drauf. Zeile 45? Mhm. Dann habe ich ja schon geklickt. Da steht nicht drauf, aus welcher Quelle es kommt. Das ist der kalziumsreichsten Heilwasser. Mhm. Zur Vorbereitung von Osteoporose, genau, das ist klar. Und auch wieder Analyseinstitut Fresenius, Auszug. Mhm. Strontiumion, 8,3 Milligramm, uiuiui. Das ist ja auch das Radioaktivste, was wir haben. Oh, okay. 8,3 Milligramm, boah. Ist gar nicht in der Tabelle drin. Heilwasser. Tja. Also, ich werde kein Freund davon werden. Es schmeckt furchtbar. Ja, für diejenigen, die Kalzium brauchen. Ja, gut, aber. Was ich interessant fand, dass auf der Homepage auch steht, bei Risiken und Nebenwirkungen, ja. Lesen Sie das Etikett oder fragen Sie den Arzt oder Apotheker. Ah, das Etikett habe ich noch gar nicht gelesen. Achso, das hatte ich. Das ist bestimmt auch wieder interessant. Gegenanzeigen: schwere Erkrankungen von. Magen, Darm, Herz, Kreislauf und Nieren, Neigung zur Bildung von Harnsäuresteinen oder von kalziumhaltigen Harnsteinen. Neben- und Wechselwirkungen keine bekannt. Nach Abfallsverfallsdatum nicht mehr trinken. Dauer der Haltbarkeit nach Anbruch 2 bis 3 Tage zum Trinken. Mhm. Das ist schon mit dem Tagesbedarf genesen. Das ist jetzt vom Institut Romais in Obertulba, ist die Analyse. Und wie gesagt, ist auch rot hervorgehoben, 628 Milligramm Calcium. Da steht sogar drauf, dass es Strontium-Ionen enthält, 8,7. Boah, hier steht auf der Homepage 8,3. Hier steht 8,7. Das ist eine andere Kontrolle. Vielleicht ist es eine aktuelle. Also hier steht dran, Analyse... Fluorid-Ionen ist auch gut für die Zähne, ja. Mhm. Sag. Hier steht auf der Homepage, dass es die Analyse von Fresenius sein soll. Ja, hier ist das Institut Romais in Obertulba. Kieselsäure, Metaborsäure ist auch noch drin. Kieselsäure sogar 30,8 Milligramm, was immer das ist. Aber ich weiß es nicht. Also... mir schmeckt es nicht und ich finde es mit dem Strontium auch wirklich sehr bedenklich. Ja? Bedenklich. Okay, dann gehen wir weiter. Habe ich ja keine Ahnung. Also vielleicht. No, also. Für mich klingt es nur nicht gut. Ja. Ja, Strontium ist ein chemisches Element, genau. Jetzt kommen wir, glaube ich, mit zu, ja, ich würde sagen, die schönste oder zweitschönste Flasche, die wir haben. Du kannst es am besten vorlesen. Ah, Strontium hilft gegen Osteoporose. Ah, dann darum. Dann passt es. So, ich schenke dir mal ein, dann habe ich mal die Flasche. Ja. Also ich kann erstmal die Flasche beschreiben. Es ist, glaube ich, man kann sagen, eine Designerflasche. Oh ja. Wow. Sie ist blau. Mm. Im Vergleich zu dem, was wir gerade hatten, schmeckt das auch sehr gut. Aqua Morelli, oder heißt das, wird das ausgesprochen? Morelli, ja. Morelli. Morelli, oh, das ist eine schöne Flasche. Schöne Flasche. Und sehr, das ist eine Flasche, die wurde, also ein Mineralwasser, das wurde designt explizit für den Barbetrieb. Mhm. Aber schmeckt auch gut. Was haben wir denn hier? Das ist, glaube ich, sehr. Machen wir das Messgerät rein. Wieder jetzt Natriumarm und Kalziumarm oder sowas. Oh, was schätzt du? Ja, wenig, ganz wenig. 70. 55. Ja. Das ist wieder eins von der Black Forest-Klasse hier. Ja. Also, es gibt dazu, es gibt ja diverse Homepages, wo natürlich auch Getränke beschrieben und beworben werden. Und wir schreiben Aqua Morelli, das neue italienische Premiumwasser, designed für den Barbetrieb. Also soll besonders attraktiv aussehen. Aber es sieht so ein bisschen oldschool aus. Die Flasche hat was von Jugendstil. Das ist eine typische, also wenigstens Art Deco. Da sind so Wellen, also das ist blaue Flasche, das sind so angedeutete Wellen und dann ist hier nochmal so ein verschnörkelter, ein verschnörkelten Buchstaben AM drauf. Also das ist wirklich schön. Auch die Flasche, die geht ja oben auch noch so ein bisschen auseinander. Also es ist schon schön. Der Ausguss sehr schmal, sehr elegant. Ja, ja, auch das ist so ein bisschen, also auch es ist, wirkt insgesamt wirklich so ein bisschen jugendstilmäßig. Also es wirkt halt schon wie was richtig Teures. Mhm. Ist ja auch, hast du ja gesagt. Ne? Ja, die war auch sehr teuer, ja. Ja, also das. Also sie probieren natürlich mit die, also die das Mineralwasser wurde halt für den Premium-Barbetrieb halt entwickelt. Und wo kommt das her? Es soll angeblich auf der luftigen Höhe von 1000 Metern befindet sich die Quelle Bauda, aus dem das Wasser gewonnen wird. Ich kann ja mal den Artikel mal hier mit verlinken. Und zwar mache ich das in die Zeile 48. Ich werde es gleich mal formatieren, dass es passt. Ja, die Zeile brauchst du nicht zu sagen, weil wir das Pad nicht veröffentlichen. Ja gut, aber für uns intern, dass wir uns hier... Ja. Das ist ja, wir haben ja Vorbereitungen, wir machen eine Pad-Vorbereitung und darum sprechend, wenn wir hier Sachen machen, dann können wir uns mal Zeilennummern zuschmeißen. Ja. Jetzt habe ich hier ein bisschen die Formatierung verkackt, aber das mache ich gleich wieder richtig. Na, nicht so unschöne Wörter. Genau, so, jetzt hast du es. Dann schauen wir mal, was sich da hervortut. Das neue italienische Premiumwasser, ja. Da sieht man auch diese Flaschen, da gibt es wohl zwei Etiketten. Also das blaue ist das Sparkling und das mit dem hellen Etikett ist das Non-Sparkling. Es gibt auch, die Werbung von denen sagt auch, schreibt auch drauf, vom Ursprung der italienischen Natürlichkeit. Mhm. Und dann gibt es irgendwo noch so einen Spruch, wo sie sagen, das blaue Gold aus Italien. Naja. Also die hauen da schon marketingtechnisch schon richtig auf die, ja, auf die Kacke. Genau, auf der Fährte des blauen Goldes. Auch die Flasche hat einen Red Dot Award bekommen letztes Jahr. Ja, das wundert mich nicht. Also das ist wirklich designermäßig, hat die Flaschen was. Ich meine, das ist ja immer die Frage, ob man so Designerflaschen kaufen soll oder nicht. Lieber nicht. Ja gut, das ist eine Barflasche. Du willst, ja, ist eine Barflasche, klar. Du bestellst dir, was weiß ich, mal ein Wasser zu deinem Getränk oder zu deinem hochwertigen Cocktail. Da möchtest du jetzt nicht, dass er jetzt irgendwie anfängt mit der 0,75er Standardflasche da, wo dann irgendwie dir ein Glas einzuschenken, sondern das macht doch... Das macht viel her. Ja, du bestellst eine Flasche Wasser und hast dann so eine schicke Flasche. Ja, du bestellst ja nicht die Flasche Wasser, sondern genau in der Bar. Ja, da gibt es als Gastro, also in klein. Zwo, in, ja, ja, klar. Und das sind halt so zum Essen eine Flasche Wasser bestellt. Oder halt auch an der Bar, dass er da was abfüllt. Genau. Für einen Drink. Das stimmt, ja. Ja. Luxuriöses Gastropaket steht hier auch. Deko-Elementen, ja. Es ist wirklich sehr edel gemacht. Also von der Quelle habe ich noch nichts gehört. Bauda, kann man ja mal suchen. Bestimmt neben Atomkraftwerk oder Kohlekraftwerk. Bauda, Quelle Italien, ne? Na ja, ich denke, man. Eine Bauda-Quelle ist natürlich jetzt schwierig. Einfach mal Bauda eingeben bei Google, vielleicht findet man da was. Nee, da findet man schon nicht. Ja, das ist natürlich schwierig. Da müsste man hier auch ein Interview mit der Designerin des Getränks. Werde ich auch mit verlinken. Finde ich auch sehr interessant. Den hatte ich nämlich vorhin verlinkt, habe es dann rausgeschmissen, weil ich dachte, naja, so viel gibt es ja gar nicht dazu zu sagen, aber ist, glaube ich, doch sehr interessant. Ja, wenn ich Bau oder Alpi Maritime eingebe, kommt natürlich sofort Aqua Morelli. Was anderes scheint es da nicht zu geben. Vielleicht auch nur Marketing. Ja, möglicherweise. So, genau, warum, was bedeutet diese, da ist das Ganze, hier ist im Interview steht's drin. Woher kommt das Mineralwasser? Ja, dann verlinkt das doch. Habe ich schon gemacht, ist in dem einen Link drunter. Alpi Maritime, italienische Alpen in Liguren. Dort befindet sich auf 1000 Meter eine Quelle Bauda, aus der rein frisch Mineralwasser mit einem 65 Reise durch die. Guck das mal an, im ersten Abschnitt steht es dabei. Na, dann gebe ich einfach mal. Ja, das ist natürlich eine gute Idee. Ich könnte einfach bei Google. Bauda Liguria eigentlich. Ja, Liguria. Liguria. Und dann könnte man immer noch die italienische Wikipedia fragen. Ja. La Fonte Bauda, klar, tatsächlich. Calizzano heißt der Ort. Was kannst du uns zu diesem Ort sagen? Das wird sich jetzt gleich zeigen. Jetzt kriegen wir endlich unabhängige Informationen. Calizzano gibt es einen Wikipedia-Artikel. In der englischen und in der italienischen und auch in der deutschen Wikipedia. Gehe ich mal gleich zur deutschen Wikipedia, den könnten wir verlinken. Calizzano. Ja, das liegt in Ligurien. Das liegt in Ligurien und in der deutschen Wikipedia erfährt man wenig darüber. In der Provinz Savona. Jetzt nehmen wir mal die italienische. Da steht, glaube ich, was von Bauda drin. Bauda. Nee, findet man jetzt nicht. Doch. Ja. Ungefähr, also auf dem Territorium von Calzano, ich übersetze mal schnell, gibt es besonders viele Wasserläufe und ungefähr 13 Quellen, unter denen die Quelle Bauda, die in der, ja, wie nennt man, Imbottigliamento, Abfüllung, die in der Abfüllungsaktivität verwendet wird, also wo Wasser abgefüllt wird. Freier übersetzt. Ja, da wird Wasser abgefüllt, genau, das wissen wir jetzt. Ja, aus irgendeinem Wasserhahn, der raustropft, ja, oder was? Ja, dann aus dieser Quelle. Interessant. Naja, haben wir wieder was gelernt. Ich verlinke das mal. Verlinke es mal bitte, genau. Also ich verlinke jetzt mal die italienische Wikipedia, wer das nicht lesen kann oder will. Es gibt über den Ort Calizzano in allen möglichen anderen Sprachen Wikipedia-Artikel. Vielleicht steht da auch irgendwas von der Quelle. So, jetzt kommen wir zur nächsten sehr, sehr attraktiven Flasche. Oh, ich sehe, die hat hier schon ein... Okay, da ist schon was passiert. Also, aber ist noch zu, oder wie? Ist noch zu, ja. Wie soll ich denn sagen? Ja, wie soll ich sagen? Das ist eine sehr schöne Flasche. Design, also ich glaube, das ist die schönste von. Also mir gefällt die eigentlich am besten. Das Design ist am simpelsten. Also ist am Ja, aber das besticht. Das ist auch wieder die alte Sache, dass Design eigentlich immer dann gut ist, wenn es einfach ist. Ja. Also vielleicht bin ich ja zu sehr Bauhaus oder weiß ich nicht. Aber das ist wirklich, das hat eine so, eine wirklich, das hat eine Eleganz, das ist wirklich unglaublich. Wir reden, von welcher Eleganz reden wir? Wir reden von einem Wasser aus Norwegen von der Firma Voss, wenn man das richtig ausspricht, glaube ich, oder? Ich würde es Voss aussprechen. Ja. Und zwar haben wir jetzt, die Voss-Flasche ist einfach nur ein edles Designerstück. Es ist eine simple Flasche. Was hat denn das für einen Inhalt? Das hat, die haben immer so komische Werte. 800 Milliliter sind da drin. Also. Ja. Das ist ja auch schon mal wieder so ein bisschen. Ja, man möchte. Glaubt, es ist eine Literflasche und es ist keine. Ja, es ist. Genau. Steht auch hier alles auf. Französisch. Was man hier doch hier? Deutsch. Voss. Tafelwasserinhalt. Okay, Wasser mit Kohlensäure und Natriumcarbonat versetzt aus der Phosquelle, abgefüllt von Phosproduktion AS in Norwegen. Enthält Natrium 90 Milligramm pro Liter, Calcium 12 Milligramm pro Liter, Carbonat 0,5, gelöster Feststoffgehalt TDS 290, was auch immer das ist, also Punkt 290, mindestens halt was hier Deckel. Genau. Und Fast Sparkling Water aus Norwegen, genau. Sehr hübsche Flasche. Ich habe mal mein Messgerät mal rein. Macht. Da ein bisschen, ich sehe mal gerade aus. Oh, relativ wenig. Circa 150 Mikrosiemens. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Wie viel? Ich habe es nicht genau verstanden. Was habe ich gesagt? 150, glaube ich. Gell? Mhm, ja, das geht schon noch. Ja, ein bisschen mehr als 150. 154. Mikrosiemens, ja. Probiere ich mal. Ich habe noch eine schöne Seite gefunden, die habe ich auch gleich verlinkt. Italienisches Wasser in Flaschen. Mhm. Da habe ich jetzt die Ergebnisse für Fonti Bauda. Das war also italienisch, aber die Zahlen sind ja egal. Die haben tatsächlich, hat irgendeine Stiftung alle italienischen Mineralquellen erfasst und hat da die Seiten, die Sachen veröffentlicht. Das ist super. Gute Information, ja. Ja. Ja, also es sieht einfach nur super geil aus, die Flasche. Sieht gut aus und schmeckt eigentlich ja, auch. Ich also finde auch sehr feinperlig. Und es ist es hat einen leichten Salztouch, aber ich glaube, das ist wieder dieses eher das Hydrogencarbonat, weil das nicht wirklich salzig schmeckt. Also es hat sogar eine gewisse, es geht auch wieder mehr in die Süße rein. Ja. Also Süße wahrscheinlich durch Abwesenheit von Salz, ich weiß nicht. Also das, ich meine, Zucker ist da nicht dran. Nee. Aber es hat wirklich einen sehr angenehmen Geschmack. Ich habe ja von den Voss auch die kleinen Flaschen. Ich habe meistens einen im Rucksack dabei, weil lassen sich einfach, das Flaschendesign ist so gut, dass sich das so gut transportieren lässt. Ja. Und das Glas ist richtig dick und hochwertig. Die ist mir auch schon ein paar Mal umgefallen, wo ich dachte, oh, jetzt zersplinkt die. Aber dadurch, dass die vom Design her so flach ist, gibt es auch keine Kanten, wo sie draufstoßen kann, wo Sollbruchstellen entstehen. Weißt du? Ist super genial. Wirklich sehr, sehr schön. Also ich habe mir richtig schwer gefallen, eine Flasche, die ich davon hatte, die wir auch mal gekauft hatten, dann hinterher wegzuschmeißen. Ich spüle die und wie gesagt, nutze dafür einfach Wasser für unten. Ja, aber ja, kann man machen. Kann man machen. Gut, dann gehen wir weiter im Park Voss. Leider habe ich nur die Non-Sparkling. Die hättest du zuerst Jetzt haben wir falsch rum was gemacht. Naja. Wir werden es verkraften, oder? Ja, wir werden es verkraften, auf jeden Fall. Ist halt die kleinere Flasche, die hat auch eine komische Zahl, die hat 0,75 Milliliter. Ja, aber das ist aber keine komische Zahl, das ist die normale Größe von unseren Mineralwasserflaschen auch. Ja, nee. Na, die da vorne da, die Normalgröße und die Pfandflasche sind 0,75. Und das ist 0,375. Ach so, 0,375, also das ist die Hälfte. Genau. Genau, die Hälfte davon. Ja gut, normalerweise hat man ja in Deutschland ja 0,33 und das ist auch so ein bisschen mehr als 0,3. So, gucken wir mal, was das Messgerät dazu sagt. Ja. Oh, was schätzt du? Tja. Black Forest Niveau höher oder niedriger? Ich würde sagen Black Forest Niveau. Wir haben hier 0,4, also 34. 34, boah, das ist ganz wenig. Die hat einen hohen pH-Wert, würde ich mal vom Geschmack her sagen. Hätten auch noch ein pH-Wert-Messgerät mitbringen sollen. Wir machen müssen, ja. Also die hat einen relativ hohen pH-Wert. Also ich finde, die schmeckt niedrig, meine ich nicht hohen, niedrig. Die schmeckt so ein bisschen sauer. Also sauer, nein, sauer ist nicht sauer, aber... Na, also vom. Ach, das kann man auch wieder so schlecht lesen. Ja, es ist furchtbar, da drauf zu lesen. Da steht auch, da sind keine Werte drauf. Doch, ganz komisch mit diesem Nullpunkt irgendwas. Als erstes steht die angrabe, was es ist, als Abkürzung. Und dann musst du gucken, ob dann vor der Zahl ein Punkt steht und dann kommt das die da, nächste. Das ja, ist ganz schlimm. Typisch, typisch. Natrium 6, Calcium 12, Chlor 12. Chlor? Was sag ich denn? Doch. Cl ist Chlor. Ja. Cl ist Chlor? Ja. Magnesium 1, Calcium 5, pH-Wert 6. Mhm. Da steht sogar der pH-Wert drauf. Stimmt, Cl ist Chlor. Mhm. Ja, wenn ich das sage. Mhm. Also manchmal sage ich Blödsinn, aber. Ich war in Chemie nie gut. Ich war bloß mit überrascht, dass. Mein Vater war Chemiker, das habe ich ja, muss da alles zu Hause besprochen werden. Warum macht man Chlor ins Wasser? Zur Reinigung? Oder weil es schon drin ist. Oder weil es. Na gut, okay. Das aber weiß ich ja nicht. Kommt das aus der Quelle oder hat man das. Zusätzlich, ich gucke mal, was ob auf dem Anfang war. Das könnte natürlich sein. Naja, naja. Guck mal hier drauf, ob es hier auch Chlor gab. Tatsächlich. Chlor. Ja. Habe ich wohl übersehen. 12. Ja. Also scheinbar ist die Quelle chlorhaltig. Naja, 6, pH-Wert 6 ist natürlich, steht sogar hier unter pH-Wert, der typische pH-Wert von Mineralwasser. Okay. Ja. Ja. Wasser je nach Härte hat 6 bis 8,5. Mhm. Oh. Das ist der untere, also untere Rand. Deshalb war auch dieser saure Eindruck vielleicht. Und das Chlor eben da drin, das ist halt wirklich seltsam. Na, ich revidiere mein Urteil. VSS Source Bottled Southern Northern Natural Filled by Reflect Refining Pollutes. So kind of pumped from the okay. The ground. Also es gibt auch diesen Wasserbericht, ich kann mir den mal verlinken von denen. Ist halt natürlich ein internationaler Hersteller, darum in Englisch. Sonst hatten wir bis dato nur. Stimmt, das ist jetzt mal was Ausländisches. Genau. Gut, der Italiener natürlich davor noch. Mhm. Das hat wirklich, wenn man das im Mund hat, hat es wirklich so einen leichten, also nicht wirklich sauer, aber halt so einen Touch, wo man merkt, ungewohnt. Vielleicht liegt es auch am Chlor. Das weiß ich nicht. Hm. Okay. Bist du bereit fürs nächste Wasserchen? Ja. Ja. So, jetzt geht's los mit einem Wasser, das nennt sich Plose. Plose, das klingt so ähnlich wie Voss. Aus den Dolomiten. Ich schenke dir erstmal eine gewisse Flasche. Also Flasche auch, ist das auch, glaube ich, 0,7. Mhm. Sieht eher aus wie so eine alte ja. Rakete, Granate. Mhm, hat so ein bisschen Raketenform. Genau. Also das sieht so ein bisschen Raketen mhm. aus. Ist Mediumwasser jetzt. Mit einem, ja, auch wieder mineralisch. Sehr mineralisch. Also, aber doch, also angenehm mineralisch. Plose, ah ja. Plose. 6,6. Also pH-Wert. Ja, weniger. Ja. Ist nicht so sauer. Was schätzt du? Auch Sauerstoff. Auch gering, würde ich sagen. 70. 27. Ja. Ja, ja doch, interessant. Ja. Das könnte ich ja jetzt mal hier bei der italienischen Tabelle ja. eingeben. Ricerca. Ah, die haben sogar weltweit. Das ist ja gut. Nehme ich mal Plose ein. Mhm. Ich sehe gerade, die machen. Plose, Bressanone. Trentino Alto Adige kommt aus Südtirol. Na, der Name ist ja schon so. Rizzante, Località. Via Julius Durst. Oh, das passt ja. Guter Name. Julius Durst. Brissan oder Brixen. Ja. Wir haben auch, die Werte von denen heißen auch besondere Eigenschaften. 0,5 Milligramm pro Liter Chlor enthält es auch. Okay. Nur sehr wenig ist das im Vergleich. Das mal verlinkt auch mal die Eigenschaften. pH-Wert 6,6, genau. Gesamtrückstände sind 22 Milligramm pro Liter, darum auch, auch so wenig. Uran, NN, also nicht nachweisbar. Eisen, was ist denn hier? Sulfate, Magnesium, Kalium. Natürlicher Sauerstoff. Ja, das ist da drin, das steht ja hier auf der Flasche. Schon auch interessant. Ja, also interessant. Ja, gelöster Sauerstoff 9,4 Milligramm pro Liter. Härtegrad 1,3. Hier steht sogar, wie viel Strom es leitet. Ja? Ach, Mikrosiemens, das ist es ja. Ja. 27, was hast du gemessen? Auch 27. Ja, passt, genau. Super. Steht genau hier in der Analyse. Bei den Italienern ist das ist wirklich gut gemacht. Man kann eben auch nicht nur italienische suchen, sondern auch andere. Ich kann ja mal eingeben, ob ich was finde. Nee. Dazu haben sie keine Daten. Okay, erst das ohne oder das milde? Wie wolltest du es jetzt diesmal haben? Erst ohne Kohlensäure, dann? Erst ohne, das glaube ich besser. Ja. Jetzt kommen wir wieder in den Bereich Black Forest. Damit. Ach, das. Ah, ja. Ich trinke das total gerne. Das ist ja so ein bisschen auch esoterisch. Finde ich auch, ja. Und ich erzähle gleich noch was vom Namen, aber vielleicht irre ich ja. Vielleicht weißt du irgendwas. Nee, also ich habe das nur mal empfohlen bekommen von jemand, der sagt, es ist wirklich das leichteste Wasser und es schmeckt wirklich sehr leicht. Also ich mag den Geschmack, diese Leichte dieses Wassers. Ich gebe dir mal die Flasche. Guck mal, was du da verlinkt hast. Also, ich lese mal vor. Lauretana, das leichteste Wasser Europas. Natürliches Mineralwasser mit sehr geringem Gehalt an Mineralien. Das misst du jetzt ohne Kohlensäure. Ohne steht da nochmal ein Stick drunter. Jetzt, was steht da? Sehr geringer Mineraliengehalt, Trockenrückstand, 180 Grad, 14,0 Milligramm pro Liter, ungefiltert und unbehandelt. Wir empfehlen Trinkgenuss für jedes Alter. Circa 8 bis 10 Sekunden pro Flasche. Abfüllung nur mit natürlicher Schwerkraft, ohne mechanischen Druck. Naja. 60.000 Ohm, elektrischer Widerstand, artesische Quelle, nach Ordnungszustand in der Clusterstruktur. Das weichste Wasser Europas, weiche, unbeschwerte Trinkfreude. 1,2 Milligramm pro Liter Natrium, sehr gut geeignet für natriumarme Ernährung, mindestens haltbar bis 10.2016. Das leichteste Wasser GmbH, Freilassing. So, und du sagst, dieser Strich wäre nur auf dem einen Wasser drauf. Guck dir yes, mal den Barcode ja, genau das an. Schon gesehen, ja. Das ist ja noch viel schlimmer. Da ist so eine liegende 8. Genau, also das sage ich für unendlich drauf. Also auch, damit die Esoteriker das noch kaufen. Ja, die haben das gleiche Problem gehabt. Ja. Was glaubst du, wie viel Mikrosiemens hat das? Bei der Dings hat es kaum Mikrosiemens. 20. 10. 10. Das ist immer wieder überschätzt. Also praktisch keine, naja, schauen wir mal. Auf der Homepage steht rein, frei von Uran und frei von Pestiziden. Ja, gucken wir mal schnell in meine bayerische Tabelle da rein. Ja. Die ist ja unbestechlich. Lauretana. Lauretana, kleiner als 0,02 Mikrogramm pro Liter. Das ist in der Tat wenig. Die Auskunft erteilt durch das leichteste Wasservertriebs GmbH. Okay, das ist jetzt nicht unabhängig. Aber ein kleiner als 0,02 ist wirklich. Halt, das gilt für das normale Lauretana, für das ohne nicht bestimmbar. Oh, das ist sogar vom Ministerium für Umwelt und Naturschutz, Landwirtschaft, Verbraucherschutz des Landes NRW. Das heißt also, es gibt kein nachweisbares Uran. Ja, das macht es ja noch interessanter. Wobei den geringen Mengen ist es witzlos, darüber nachzudenken. Aber es schmeckt auch wirklich sehr leicht, oder? Sehr leicht. Ich finde auch. Halt wirklich so richtig. Mir schmeckt es gut. Ja, also ich finde, das hat was. Das hat also, was. Das ist so ähnlich wie, wir könnten vielleicht nochmal Black Forest vergleichen, aber es ist schon sehr schön. Also finde ich sehr schön. Ich, beim Larutana merke ich, das ist irgendwie so leicht. Ich habe das Gefühl, ich könnte eine ganze Flasche auf einmal trinken. Ja, man hat irgendwie das Gefühl, genau. Das ist, weil das irgendwie so. Jetzt muss ich noch mal gucken, was du da verlinkt hast bei Lauretana. Ah, du hast direkt die Dings, Homepage, die Homepage verlinkt. Da steht es ja das Leichteste. Was haben die denn da für komisches Zeug mit diesem Pi? Das ist ein Pi? Power Compact. Was soll denn das sein? Was siehst du? Was also wenn du auf die Homepage kommst, links zwei Flaschen Lauretana und rechts steht Pi. Ach so, das ist so diese Abfüllanlage. Du kannst es auch kriegen in so einen Zylinder, das Wasser. Ach so. Hm. So eine, genau. Dass du dich damit auch waschen kannst und so. Nee, ich glaube zum als Getränkespender einfach. Ach so, als Getränkespender. Genau. Musst du unten dann auf Deutsch klicken, das ist ein bisschen verwirrend gemacht. Ich bin hier schon auf Deutsch. Ach so, da unten, ja doch, ja, jetzt sehe ich es. So, jetzt probieren wir das mal mit das Milde, also mit wenig Kohlensäure, mit Kohlensäure versetzt, ungefiltert und behandelt. Genau. Ach so, das sind auch Literflaschen, sehe ich krass. Zinfrei, ja, hier steht auch nochmal. Das ist keine Ozonbehandlung. Mit unerreicht, weich und leicht. Ja, könnte man so sagen. So, wir kommen dann gleich zu der Herkunft des Namens. Ja. Na, du weißt das vielleicht. Nö, ich weiß guter Katholik. Ein guter Katholik. Das schmeckt jetzt wieder sehr salzig. Ja? Ist ja komisch. Gib noch mal die Flasche her, da müssen wir mal vergleichen, was da drauf steht. Und die Flasche, das ist jetzt, was wir haben. Ich mache jetzt mal das Messgerät rein. Tja. Das ist aber auch wenig nach den. Das muss dann nur an der Kohlensäure liegen. Also hat Wert von 20. Ja, hier steht 15,9. Mikrosiemen? Ja. Okay. Ist hier sogar drauf. Also es geht hier gerade ein bisschen runter, sehe ich gerade. Aber also auf jeden Fall mehr als das andere. Ja, 17. Also zwischen 17 und 19. Das kommt durch die Kohlensäure wahrscheinlich. Ist das irgendwie so salzig schmeckt? Naja, gut, also das andere schmeckt mir besser, das ohne. Ja, das schmeckt ein bisschen salzig, das stimmt, ja. Ja. Müsste man jetzt mal die kleinen Flaschen vergleichen, was da jeweils steht. Willst du die auch haben? Nee, mach du das. Ich erzähle was über Lauretana. Okay. Ja, also der Name erinnert natürlich die Menschen, die irgendwie sich mit Religion beschäftigt haben, mit Katholizismus beschäftigt haben, daran, dass also es gibt die Casa Lauretana. Das Lauretanische Haus, das ist ein Wallfahrtsort mit Kirche und so in Loreto in Italien, Loreto, daher im Lauretana. Und dieses Haus soll angeblich das Wohnhaus der Familie, ja, wie nennt man die dann? Also das Wohnhaus von Maria und dann eben auch das familiäre Wohnhaus, glaube ich, wo dann auch Jesus und Josef und so gewohnt haben. Na, auf jeden Fall das Wohnhaus von Maria, das ist das Wichtige. Und dieses Wohnhaus ist angeblich aus dem aus Palästina, als Palästina islamisch wurde, also irgendwann im Hochmittelalter, angeblich nach Kroatien geflogen und hat sich da niedergelassen. Von Engeln getragen, gibt auch überall so Darstellungen, wo man so Engel sieht in Kirchen, die ein Haus tragen. Und das ist eben dieses Haus, das ist erst nach Kroatien geflogen und später dann nach Italien, warum auch immer, in einen Ort namens Loreto. Und dort hat sich's niedergelassen und da ist dann eine Kirche gebaut worden. Vermutlich verbirgt sich hinter der Legende, dass dieses Haus tatsächlich abgebaut und aufgebaut worden ist von findigen Händlern, die halt gesagt haben, das ist eine riesige Reliquie, da kann man ein Geschäft mitmachen. Mhm. Und es gab wohl eine Händlerfamilie mit dem Namen Angeli, die möglicherweise für die Versetzung des Hauses verantwortlich sind. Und dann Angeli heißt natürlich Engel. Mhm. Also von daher könnte das sogar einen Hintergrund haben. Aber es ist jedenfalls ein Haus aus Palästina, was sich jetzt eben da in Italien befindet. Drumherum ist eine große Kirche. Und das ist ein wichtiger Wallfahrtsort, weil das eben das Haus ist, in dem Maria gelebt hat. Mhm. Und ich weiß nicht, wie die darauf gekommen sind, das so zu nennen, aber immerhin diese Geschichte mit dem fliegenden Haus und so, das ist natürlich vielleicht so der Inbegriff von Leichtigkeit, ja, wo man deshalb gesagt hat, wir nennen das so. Oder es gibt da auch ein Loreto-Heiligtum, denn dieser Kult war sehr populär, dann auch noch im 19. Jahrhundert. Und man hat es gibt sehr viele Loreto-Berge, die im Deutschen dann meistens mit 2 T geschrieben, was aber falsch ist, mit einem T geschrieben werden. Weil es eben nicht ein Diminutiv ist, sondern ein anderes Suffix, was eben eine Ortsangabe ist, also sozusagen der Lorbeerhain eigentlich, Lauretum auf Lateinisch. Und also in Anlehnung an den Ort Loreto hat man dann überall so Loreto-Heiligtümer auch gerade in den Alpen geschaffen. Das könnte also tatsächlich einfach nur so eine Städte sein, wo man halt eine Kirche hat oder eine Kapelle hat, die an Loreto erinnert oder an Maria oder gewidmet ist für Maria in ihrer Erscheinung von Loreto. Denn ich glaube, da müsste ich jetzt aber nachgucken, aber ich habe es glaube ich auch verlinkt mit Loreto, bin ich jetzt nicht sicher, sonst müsste ich das noch tun. Ja, genau. Nee, doch, ja, Casa Lauretana habe ich verlinkt. Ich glaube, Maria ist auch in Loreto selber erschienen dann später. Da bin ich aber jetzt nicht ganz sicher, da müsste man sich das genau durchlesen. Und das soll jedenfalls sehr, ja, es gibt zahlreiche Loreto-Kapellen, da steht es ja auch. Und es kann in Anlehnung an eine solche Kapelle natürlich auch so genannt worden sein. Aber es ist auf jeden Fall ein schöner Name mit dem fliegenden Haus und so. Mhm. Es bringt auf jeden Fall die Leichtigkeit mit sich. Obwohl ja hier drauf eher so, sag ich mal, Kristall, also Eiskristalle ja abgebildet sind auf der Homepage. Ja, weil das halt in den Alpen ist, also in Dolomiten, also vor Alpen. Genau, also die Abfüllorte ist Graglia, also G-R-A-G-L-I-A. Graglia, genau. Und ganz interessant ist, beide, also das Ohne und das Milde, hat exakt die gleichen Zusammensetzungen. Aha, und dann ist also, das umso überraschender. Mh, dass es dann doch so anders schmeckt. Und die schreiben wohl, also das ist denen wohl ganz wichtig, dass das Thema halt die Flasche 8 bis 10 Sekunden abgefüllt wird, mit natürlicher Schwerkraft, ohne mechanischen Druck. Warum auch immer. Naja. So ein bisschen sehr schonend für was halt? Keine Ahnung. Ach, das ist, glaube ich, wieder sowas Esoterisches. Esoterik ist, ich glaube auch immer dran glaubt man, das ist, glaube ich, gut. Habe ich jetzt gerade gesagt, das sei in Südtirol? Ich glaube, ich irre. Nee, ja. Wir hatten doch, wo kommt das nochmal her? Der Ort schreibt sich G-R-A-G-L-I-A. Gralia, das klingt wirklich italienisch. Ja, ist steht auch, ja. Piemont, Italien. Ah, dann kommst du nicht aus den Dolomiten, sondern aus Piemont. Ja. Okay, aber dann kann ich es ja wieder, ja, das ist ja gut, dass du es sagst, ja, dann kann ich es natürlich wieder eingeben in meine italienische Suche. Italienische Dings da, ja. Wo habe ich es jetzt hingetan? Italienisches Wasser, da ist es. Ich habe das Fenster schon zugemacht, dann muss ich das nochmal aufmachen. So, Ricerca, Lauretana gebe ich einfach rein. Piemont ist natürlich nicht Dolomiten, aber auch Voralpen unter Umständen. Oder auch richtige Alpen, das kann ja richtig. Graglia, da steht's. Piemont. Müsste man jetzt auf der Karte nachgucken, wo es genau ist. Lauretana, da ist es. Das ist richtig in den Alpen, also richtig hoch. Also da ist. Ja. Genau, da ist die Datenanalyse auch. Was hat er so festgestellt? Wie viel Mikrosievert? Steht sogar drauf. Also irgendwas habe ich, glaube ich, 17 habe ich. 17,6 steht. 17 habe ich gemessen, genau. Und angeblich 15,9 geben sie hier an. Also. L'acqua minerale più leggera in Europa. Also das leichteste Mineral. Also in Europa, was ja auch drauf steht. Ja, nicht schlecht. Wieder was gelernt. So, jetzt kommen wir zum Klassiker. Zum Twitter-Wunsch. Es gab einen Twitterer oder eine Sie, die gesagt hat, wenn wir nicht über das Volvic sprechen, dann hört sie diese Sendung nicht. Ich hoffe, damit tun wir jetzt ihr einen Gefallen. So, da gucke ich jetzt aber auch mal im Italienischen nach. Denn wenn ein internationales Wasser bekannt ist, dann ist das natürlich Volvic. Ja, hier habe ich es. Puy de Dôme, also im Zentralmassiv auf der einen Seite, wo die Vulkanzone ist. Da sind tolle Vulkanberge, kann man auch wunderbar wandern. Also keine Angst, die Vulkane sind lange inaktiv. Man sieht das, man kann da rauf wandern auf so einen Berg. Das ist so richtig, also nach so Basalt und so, also richtig interessant. Und dann kommt man oben an, dann kann man wieder runtersteigen in den Krater. Ja, das ist schon ganz witzig. Aber wie gesagt, nicht aktiv, schön zum Wandern, schöne Gegend und man spricht da Occitanisch da schon. Ja. Société des Eaux de Volvic. Ja. So, hier steht keine Angabe zu Mikrosievert. Da musst du mal gleich messen. Ich würde messen, genau. Ja, schmeckt schön, muss man sagen. So, du darfst Schätzungen abgeben. Wenig, 20. 92. Oh, mehr als ich dachte. Ja. Ja, aber eigentlich enthält es wenig Mineral. 9,9 Calcium. 6,1 Magnesium. Aber sonst? Also bei mir auf der Homepage steht was anderes drauf. Ja? Volvic Naturel. Was hast du gesagt? Magnesium? Hier steht 8,0. Ja, hier steht 6,1. Was hast du noch so Angaben? Tja, ich sag's dir, Calcium sind 9,9. 12,0. Ja, interessant. Ja, dann macht es auch klar, dass muss auch auf der Flasche stehen. Ja, hier steht es, auf der Flasche steht das gleiche drauf wie auf der Homepage. Bei dir? Ja. Ich habe hier andere Angaben. Vielleicht gibt es einen Export und ein lokales Wasser? Ja. Ich weiß nicht, da es jetzt keine italienischen sind, obwohl das eine italienische Seite ist, könnten das natürlich veraltete Angaben sein. Ich weiß es nicht. Also wir sagen mal, dass, was es auf der Flasche steht, stimmt. Ich habe es auch mal verlinkt, mal die Homepage. Das war da, ich glaube, es ist das bekannteste, oder? Deutsche, also italienische Wasser in Deutschland? Französisches Wasser. Französisch, Entschuldigung. Französisch. Ja, würde ich schon. Ja, es gibt Vittel und Evian noch, also stimmt, diese drei. Vittel, Evian und Volvic. Volvic kommt aus dem Vulkan-Gegend, die natürlich interessanterweise ja auch wirklich gut filtert. Das ist ja bekannt. Was steht da sogar drauf? Vulkanische Gesteinsschichten. Durch 6 vulkanische Gesteinsschichten gefiltert. Ah, da ist ja auch so ein Vulkan abgebildet. Ja. Ja, genau. Und nur, dass die im Original, wenn man da ist, na gut, ich war natürlich auf einem besonders hohen, also auf dem Puy de Dôme, und da ist natürlich nicht bis oben Baumvegetation. Ah ja, hier ist oben Gras, aber da war nicht oben Gras, das sah dann ein bisschen karger aus. Aber wie auch immer. Ja, also das Vulkanische und bei Vittel und Evian, das ist ja, glaube ich, bei da müssen wir jetzt gucken, das sind die Vogesen. Also sind auch irgendwelche Gesteinsschichten natürlich. Also das Interessante ist ja, Volvic und Evian gehören ja beide zu Danone. Mhm. Ach, das ist doch der Puy de Dôme, den wir da sehen. Also der ist nicht grün bis oben, jedenfalls als ich da war. Okay. Ja. Genau, ja. Durch 6, ja genau, Gesteinsschichten gefiltert und so weiter. 1927 entdeckt. Ja, klar. Steht hier auch in der 8, das ist dieser Watz-Artikel. Hast du den verlinkt? Ich habe ihn nicht verlinkt. Könnte ich verlinken, obwohl, Obwohl leider, da ist Mineralwasser verglichen worden. Leider ist das Ergebnis nicht da. Da muss man wohl die Watts kaufen oder was. Es ist halt nur, sind halt nur die teilnehmenden Wasser beschrieben. Mhm. Da steht das drin. Ah, da steht sogar was über Voss. Oh, das ist interessant. In New York und München ist dieses Wasser in kürzester Zeit zum absoluten Hit avanciert. Doch das liegt nur zum Teil am formschönen Design, das Calvin Klein entworfen hat. Aha. Die Vossquelle in Norwegen ist nach Herstellerangaben die reinste Mineralwasserquelle, die bislang auf dem Planeten Erde gefunden wurde und war für Jahrhunderte geschützt unter Eis und Fels. Voss entspringt artesisch, das heißt, es tritt aus eigener Kraft an die Oberfläche. Es hat von Natur aus einen sehr geringen Natriumgehalt. So, so. Hast du einen Artikel, kann man den verlinken? Ja, den verlinke ich jetzt. Super. Aber da steht auch über Wolfgang, der liegt, die Quelle liegt in der französischen Auvergne. Dort entspringt das Wasser in 90 Metern Tiefe unter dem Vulkan Puy de Dôme, der auf dem Etikett der Wolfgangflaschen auftaucht. Das Wasser entspringt einem der größten Naturschutzgebiete Europas und wird durch 6 vulkanische Gesteinsschichten gefiltert. Die Quelle wurde 1927 entdeckt. Ich baue das ein in unsere Shownotes. Da sind noch andere genannt, die wir nicht hatten. Ah, Black Forest Pearl ist auch dabei. Oh. Das Mineralwasser wird aus der in Bad Rippoldsau entspringenden Hans-Jakob-Quelle hier falsch geschrieben, nämlich mit Bindestrich, und es ist eigentlich zusammengeschrieben, Hans-Jakob, gewonnen. Diese wurde in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts entdeckt. Nach Herstellerangaben ist Black Forest das kochsalzärmste Mineralwasser Deutschlands. So, dann sind noch andere, die ich nicht kenne. Das war's. Ja. Also ich werde es auf jeden Fall jetzt mal hier verlinken. Da können die Leute das auch selber lesen. So. Da am besten unter Wolwig, genau, ganz zum Schluss. Ja, dann sind wir ja durch mit unserem Wasser. Oder? Finde ich auch. Ja. Also interessantes Thema. Finde ich auch sehr interessant. Und die schmecken ja wirklich alle unterschiedlich. Hätte ich auch nicht gedacht, gell? Ja, hätte ich auch nicht gedacht. Ein Freund von einem Freund hat mal gesagt, ja, er würde lieber dieses, ich glaube, es war sogar Wolwig. Er würde lieber Wolwig trinken, weil das besser schmeckt als das Berliner Wasser und so. Da habe ich mir irgendwie gedacht, komisch. Und das Berliner Wasser schmeckt doch eigentlich. Mhm. Und ich habe das immer für übertrieben gehalten, dass man da solche Unterschiede schmeckt. Aber der bestand darauf. Und ich muss auch sagen, also Wolwig schmeckt mir auch. Also ist ja nicht schlecht. Obwohl einige von dem anderen, also Black Forest hat mir super geschmeckt. Das fand ich auch sehr gut. Hatte ich auch. Das Voss kann man auch trinken. Voss trinke ich gerne, ja. Aber da schwingt ja auch dieses tolle Design mit. Ja, Lauretana ist gut. Mhm. Also Lauretana ist wirklich lecker, finde ich auch. Ja. Und was ich jetzt nicht so mochte, wenn man sie da also vor sich sieht, Staatlich Fachinger, nicht überzeugt. Adelholzner, auch nicht mein Lieblingswasser. Selters auch nicht. Ja. St. Margareten auch nicht. St. Margareten war furchtbar. Morelli fand ich gut. Ja. Ja. Also, würde ich sagen. Also, Morelli, Voss, Splose war auch okay. Lauretana, Black Forest. Mhm. Wobei ich noch nicht ganz sicher bin, ob mir nicht vielleicht das Black Forest sogar besser schmeckt als Lauretana. Und Wolwig auch. Ja. Willst du mal einen Vergleich haben? Ja. Du kriegst mal das Black Forest und das Lauretana ohne mal direkt im Vergleich. Mhm. Als erstes bitte Lauretana. Gib mir bitte dein Glas her. Ich würde auch mal den Vergleich mitmachen. Das ist super leicht, also. Also das ist natürlich jetzt auch eine Preisfrage. Ja. Aber ich finde ja die Glasflasche besser als die Plastikflasche. Das Black Forest gibt es, glaube ich, auch in Glas. Ich habe es aber nicht gesehen. Darum habe ich es jetzt einfach mal in der PET-Flasche mitgenommen. Bei irgendeiner, ach, bei der Gulasch-Programmiernacht gab es Black Forest Wasser. Das kann natürlich möglich sein. Wird sich anbieten, ist ja regional sehr dicht dran. Da habe ich das nämlich getrunken. Ich denke, das kommt mir noch bekannt vor. Doch anders. Trotz Fett übrigens eine Pfandflasche. Hm. Nur weil ich sagte, ich hätte keine Pfandflasche gesehen. Vielleicht denke ich, dass es nach Plastik schmeckt, aber irgendwie ist da noch so ein störender Geschmack dabei. Aber es kann auch eines der Mineralien sein, die jetzt deutlich auffallen im Vergleich zum Lauretan. Ah, ja. Da ist noch was dabei, was irgendwie so ziehend wirkt. Jetzt, also am Anfang fand ich das ja so toll. Und jetzt im Vergleich, ja, 0,9 Chlorid. Das ist natürlich 3,4 Fahrt. Sowas kann natürlich schon eine Wirkung haben. Also das Lauretana ist besser. Würde ich schon sagen. Also wenn ich jetzt mit dem Rücken zur Wand stünde, würde ich das Lauretana vorziehen. Ja doch. Jetzt nochmal das Volvic. Oh, als Vergleich. Ja, das wirkt jetzt im Vergleich wieder vorher wirkte das so mild. Ja. Und jetzt wirkt es wirklich mineralisch. Das ist deutlich mineralischer als das Black Forest, finde ich. Wohl eigentlich nach deiner Messung, was hattest du beim Volvic? Ich kann mal messen. War relativ hoch, glaube ich auch. War hoch, ja, ja. Ja, das war irgendwas, das Black Forest in den 50ern? Das war in den 50ern und das ist. War ja, weiß ich, 10 oder 17 oder so, genau. Kann ich mal so Volvic nochmal messen? Dass wir nochmal wissen, was wir hier sprechen. Also jetzt ja, nach 88. Naja. Nach wertvoller Überlegung würde ich wirklich sagen, das Lauretana ist es. Oh. Das ist es wirklich. Ich trinke es auch gerne. Ja, gib mir nochmal einen Schluck. Also muss man davon eben keine Kosten und Mühen scheuen. Ja. Das ist eben her. Aber das gibt es ja nicht überall. Ne? Nee, das ist ja typisches Reformhauswasser. Ja, richtig. Das gibt es hier nebendran. Bei uns neben Phonodrom haben wir ja so einen Bioladen. Mhm. Da gibt es es auch. Dann werde ich nicht herkommen und das durch die ganze Stadt schleppen. Nee, wirst du nicht. Muss man irgendwas bei mir in der Nähe finden. Die üblichen Reformhäuser gibt es ja bei mir auch in Laufweite. Alnatura am Nollendorfplatz. Und Denz auf der Hauptstraße, ja, kann man sich. Es wird gut. Ah. Das ist wirklich, also das, meine, solche Veranstaltungen bilden ja, hätte ich nicht gedacht, wenn du mir vorher gesagt hättest. Ja. Das Thema klingt am Anfang so unspannend, Wasser. Ja. Alles irgendwie gleich. Man denkt so ein bisschen Marketing und hier links und rechts ein Aufkleber drauf und schön ist. Ja, aber es ist nicht so. Und da merkt man doch, gibt es die feinen Unterschiede auch im Wasser. Wir haben ja auch jetzt nicht die krass populären, wie zum Beispiel Gerolsteiner, was ja auch sehr mineralhaltig ist und so. Haben wir gar nicht gehabt. Das stimmt. Also von den gängigen, also ich meine, von den gängigen hatten, ja, gängig so richtig eher das Adelholznetz war bei der Deutschen Bahn, aber ist sonst nicht gängig. Selters ist gängig. Selters ist ziemlich gängig, das stimmt. Und Staatlich-Fachinger, jetzt habe ich doch staatlich gesagt, Stadl-Fachinger heißt auch der Wikipedia-Artikel. Mir hast gedacht, das kann doch nicht sein, dass der Wikipedia-Artikel Stadl-Fachinger ist, aber das ist der richtige Name. Denn es ist nicht mehr staatlich und sie haben sich halt jetzt, dürfen sich wahrscheinlich nicht staatlich nennen, weil das den Anschein erwecken würde, als sei das irgendwie ein Staatsbrunnen, der er mal war. Und deshalb wird das jetzt, glaube ich, immer abgekürzt. Mhm. Ich weiß es nicht genau, aber das ist meine Theorie. Ja. Gut, was machen wir dann das nächste Mal? Du bist ja wieder dran. Wir wollten ja mal, und ich finde, das ist vielleicht tatsächlich mal was wert, dass wir vielleicht mal irgendein Gerät. Dass wir mal was Olfaktorisches machen. Mhm. Also olfaktorisch, was den Geruch angeht. Also Genuss durch Geruch. Ja, lass uns das mal probieren. Das wäre mal, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Da müssen wir mal gucken. Das ist auch alles nicht so einfach, weil natürlich, wenn du irgendwelche teuren, riechenden Substanzen zulegst, dann kostet das viel Geld. Ja. Muss ja bezahlbar bleiben. Ja. Da müssen wir mal sehen, wie wir das hinbekommen. Aber das finde ich eigentlich interessant, wie die hat. Das ist so ein Bereich, den wir noch gar nicht hatten. Das stimmt. Ich habe ja da in diesem Bereich habe ich ja einiges. Ja, schauen wir mal. Können wir gucken, mal da was zusammenkriegen. Ja, ich könnte auch einiges aus Beständen mitbringen. Genau. Aus schlimme Sachen. Mhm. Ich bin nämlich auch deshalb drauf gekommen, weil ich weil mir vor Jahren jemand. Ich will jetzt auch nicht die Kategorie von Leuten sagen, mir ein Rasierwasser geschenkt hat. Mhm. Und dieses Rasierwasser ist so schrecklich, dass, also wenn ich daran rieche, wird mir schlecht. Echt? Und das ist aber ein Standard-Rasierwasser. Mhm. Und ich habe noch ein anderes, das ist sogar richtig so ein bisschen was Teures, mhm, auch ein Rasierwasser, das ertrage ich auch nicht. Mhm. Also da bin ich sehr, sehr wählerisch. Und jetzt habe ich natürlich diese angebrochenen Pakete, die könnte man dann ja mal mitbringen. Mhm. Ich weiß noch nicht, ob man es auf Rasierwasser beschränken sollte. Da müssen wir mal gucken. Ja, schauen. Also wir machen mal was mit Geruch. Genau, probieren wir mal. Ja. Ja, ihr dürft uns natürlich auch gerne schreiben. Vorschläge machen. Genau, schreiben, genau. Vorschläge machen, mit uns kommunizieren. Auch wie es hier die Leute im Live im Chat machen. Das finden wir auch alles total klasse. Können wir auch direkt drauf eingehen. Genau. Mhm. Ich trinke nämlich keinen Alkohol, aber liebe Wein und Bier, genau, alles über die Nase. Ja, genau, so machen wir das. Ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank an die Zuhörer. Ja, kann auch gleich mal gucken, wie das abgelaufen ist. Also jetzt kann ich die Statistik nicht aufrufen. Vielen Dank auch an die, die hier sich im Chat zu Wort gemeldet haben. Und bleibt uns treu, macht Werbung für uns, dass wir die Hörerzahl noch mal ein bisschen steigern können. Und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Genau, vielen Dank. Also, bis tschüss. Dann. Tschüss, ciao. So, ich mache mal Recording aus.